Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Opfer-Podcast. Dieses Mal im Angebot der zweite Teil zum Jahresrückblick 2021. Und einen kleinen Film packe ich hier noch mit rein, den ich leider vergessen habe, tatsächlich in unserer Folge zu erwähnen. Und zwar ein Film, den ich auch noch empfehlen wollte. Nicht der beste Film des Jahres, aber ein Film, wo ich doch denke, er ist spannend und interessant sich anzuschauen, weil er auch ein paar Sachen ja anders macht, als man das aus vielen anderen Filmen kennt. Und zwar ist dieser Film The Lost Daughter. Und tatsächlich ist dieser Film der Grund, warum ich auf keinen Fall dieses Jahr vor Jahresende aufnehmen konnte, denn The Lost Daughter kam auf Netflix raus, aber erst am 31.12. tatsächlich 2021. Und ich habe ihn noch nicht direkt an diesem Tag noch nachgeholt, aber er gehört damit natürlich offiziell noch zum letzten Jahr. Das Ganze ist ein Regiedebüt und zwar von Maggie Gyllenhaal, die Schwester von Jake Gyllenhaal, die eben selber auch als Schauspielerin bekannt ist. Zum Beispiel aus The Dark Knight könntet ihr sie kennen als ja, die Freundin von Batman, Rachel. Und ja, jetzt hat sie hier das erste Mal Regie geführt im größeren Stile, sage ich mal. Sie hat, glaube ich, noch einen Kurzfilm gemacht in einem ja, Film, in dem mehrere Kurzfilme zusammengekommen sind. Aber hier ist das ihr erstes ja, Langfilmdebüt. Und ja, worum geht es in dem Film ganz kurz? Es ist generell ein Film, der ja doch recht kritisch und interessant sich zum Thema Kinderkriegen äußert und ob auch jeder dafür gemacht ist, Kinder zu haben. Und was es eigentlich ja potenziell auch für Leute, die nicht vielleicht ideal dafür sind, bedeuten kann, Kinder zu kriegen. Und ja, ich fand den Film dementsprechend relativ spannend und interessant. Und ja, in der Hauptrolle ist Olivia Colman, die eben ja so alt wie Olivia Colman halt ist, ich weiß es gar nicht, Mitte 50 oder so. Und ja, sie hat schon zwei erwachsene Kinder und fährt also mittlerweile alleine in Urlaub. Die sind beide schon ausgezogen und leben ihr eigenes Leben. Und im Urlaub in Griechenland, glaube ich, sitzt sie am Strand und lernt dort eine Großfamilie ja, kennen, die im Grunde sich auch an diesem Strand aufhält. Eine teilweise sehr anstrengende und sehr unverschämte Familie. Und ein Teil dieser Familie ist ja die, also ist Dakota Johnson, die hat, ist da aber auch ja, eingeheiratet, sage ich mal. Ich glaube, sie ist gar nicht verheiratet mit ihrem, mit dem Mann, der aus dieser Großfamilie stammt. Aber sie hat ein Kind mit ihm und ja, Olivia Colmans Figur reflektiert so ein bisschen daran, wie sie sieht, wie Dakota Johnson, also ihre Rolle mit ihrem kleinen Kind umgeht, reflektiert sie, glaube ich, so ein bisschen ja, ihre eigene Erziehung damals, wie sie mit ihren Kindern umgegangen ist. Und wir sehen in Rückblicken auch, wie das damals bei ihr abgelaufen ist. In Rückblicken wird sie dann gespielt von Jessie Buckley, eine wirklich, wirklich tolle Schauspielerin auch, die man wirklich auf dem Schirm haben sollte. Aktuell nur in Indie-Filmen zu sehen. Zuletzt im letzten Jahr war sie I'm Thinking of Ending Things, auch ein Film auf Netflix, den ich letztes Jahr empfohlen habe. Und ja, rundherum hier auf jeden Fall gute schauspielerische Darbietung, wirklich toll und auch ein interessantes Regiedebüt, weil es eben schon ein Film ist, den man kontrovers diskutieren kann, weil er dem Thema Kinder und Kinder bekommen und sein Leben danach ausrichten nicht 100% positiv gegenübersteht. Ich glaube, das kann man schon mindestens sagen. Und das fand ich einfach sehr mutig und ein interessantes Debüt von Maggie Gyllenhaal. Und ja, den wollte ich an dieser Stelle noch kurz empfehlen. Das konnte ich leider nicht mit Flo und Dalma besprechen, aber ich entlasse euch jetzt auch direkt in den zweiten Teil, ja, in unserem zweiten Abschnitt des Jahresrückblicks. Wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, da haben wir ganz kurz und knapp mit Nomadland aufgehört und ja, Flo nimmt das zum Anlass und denkt an einen anderen Film, den er also ein bisschen in derselben Ecke sieht wie Nomadland und genau da setzen wir jetzt ein. Also viel Spaß mit der zweiten Hälfte des Jahresrückblicks. Ich habe auch noch einige Sachen, aber ich weiß nicht, gibt es bei euch noch irgendwas, wo ihr sagt, okay, das wird sich jetzt gerade gut eignen? Vielleicht Minari, weil ich finde, die zwei sind immer irgendwie, sind ähnlich von der Atmosphäre her. Okay, ich finde das sehr witzig, wenn du den jetzt ansprichst, weil das ist eigentlich der perfekte Teaser für diese zweite Folge, die das jetzt wahrscheinlich werden wird. Weil Minari ist mein Favorite tatsächlich. Ach, okay, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich bin selber ein bisschen erstaunt, weil es ist ein kleiner Film und klar hatte der schon auch so ein bisschen Oscar-Buzz, aber er ist schon ewig her. Leute haben ihn, glaube ich, wieder komplett vergessen. Mhm. Es war an sich kein Film, der sehr groß war, auch nicht in dem, was er erzählt und an den Themen, die er aufmacht, ist er nicht riesig. Und deswegen dachte ich mir auch, es müsste doch wahrscheinlich eher ein Film werden, der irgendwie ganz unique ist, auch in seiner visuellen Sprache vielleicht oder so. Aber ist es halt in dem Fall gar nicht, sondern es ist halt einfach, ja, es ist halt Minari und ich habe eine ganz kurze Podcast-Folge zu dem gemacht. Ich glaube, das ist wirklich die kürzeste, die ich jemals gemacht habe, weil ich einfach nichts an diesem Film auszusetzen hatte, im Grunde. Und ja, dementsprechend, ich fand den einfach großartig. Und ja, also ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich hab ihn gesehen, ja, ich hab ihn auch sehr schön gefunden. Also irgendwie einfach so Wohlfühlfilm irgendwie. So ein bisschen cozy. Und gut, am Schluss passiert eher was eher Dramatisches, aber ansonsten habe ich den eigentlich echt schön gefunden. Einfach ein schöner Film. Ich finde auch, es ist tatsächlich ein ganz krasser Wohlfühlfilm und das war auch der Grund vielleicht, also es ist eine sehr emotionale Entscheidung, natürlich sind das Filme immer irgendwo, weil es halt Kunst ist und wie man darauf anspricht, aber eben es ist nicht, in dem Fall auch wieder nicht der Film, wo ich sage, der hat so das krasseste, neueste gemacht, der ist nicht visuell am einzigartigsten oder sowas, aber manchmal entscheide ich mich bewusst für den Film, der am meisten mit mir als Mensch einfach macht und es gibt Filme, die finde ich aus künstlerischer Sicht beeindruckend, aber der hat mit mir emotional am meisten gemacht. Ich saß in diesem Film und war in einer Tour einfach am Grinsen, am Strahlen. Ich fand den Film unfassbar, wirklich. Das war wirklich ein Feel-Good-Movie, aber gar nicht mit diesem, was da manchmal mitschwingt, so von wegen, ja, aber ist halt auch sehr leicht und hat gar keinen Inhalt. So, er hat auf jeden Fall Inhalte und er hat auch Themen, die er anspricht. Aber was er vor allem tut, ist, ja, nicht in diese Klischee-Richtung zu gehen, in die man glaubt, dass er geht. So, also immer wieder, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt könnte er klassisch vielleicht darum gehen, wie ist es als asiatischer Einwanderer, wie ist es in Amerika klarzukommen, wie werden die behandelt von, vor allem, es geht um eine asiatische Familie, die halt eher in so einem, ja, ländlichen, in einer ländlichen Gegend lebt und es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, oh, jetzt könnte das vielleicht ein Thema werden oder so und nein, also er umschifft all die klassischen Motive, die so ein Film haben könnte und am Ende erzählt er eben einfach, ja, eine Wohlfühlstory zum großen Teil über diese kleine Familie und auch über die Schwierigkeiten, die eine normale Familie haben kann in solchen Situationen. Und insofern ist er natürlich ein sehr amerikanischer Film, aber obwohl er so positiv ist, finde ich, beschönigt er gar nicht die Probleme, die in diesem Land auch herrschen. Aber er lässt sich davon auch nicht runterziehen in so ein Schema F. Und ja, also ich kann auch wirklich nicht viel zu dem sagen, deswegen ist auch die Podcast-Folge so kurz geworden. Ich fand ihn einfach unglaublich schön und kann ihn wirklich nur empfehlen. Das hat einfach so viel Freude gemacht, ihn zu sehen. Und den kann ich mir auch noch 10-mal angucken, glaube ich, weil ich den wirklich. Ah, also. Alles in dem Film hat so für mich gepasst. Die Schauspieler sind toll. Der Film sieht auch trotzdem schön aus. Der Humor holt mich total ab. Also, er ist gar nicht. Also, ich bin sonst jemand, der sehr viel mit Sarkasmus und Satire anfangen kann. Und das ist in dem Film überhaupt nicht so eigentlich. Sondern er ist eigentlich wirklich ein bisschen albern an vielen Stellen. Also, mein Lieblingsding ist sowieso zum Beispiel, dass irgendwer das mal falsch versteht von den Charakteren. Ich weiß gar nicht mehr, wer, aber dann wird angenommen, Mountain Dew, diese Limo, wäre total gesund, weil die heißt ja Mountain Dew, also das ist ja das Bergwasser, ist es ja. Und deswegen sollte man das trinken, das ist das reine Wasser vom Berg. Und es ist ja kompletter Blödsinn, aber es ist so liebevoll in diesen Film eingebaut. Und was er vor allem auch gut schafft, vielleicht auch, weil der Regisseur selber auch asiatischen Background hat, dass er Sachen auch witzig behandelt, auch natürlich teilweise ein bisschen die Kultur, die asiatische, aber es niemals despektierlich macht, auch niemals irgendwie von oben herab. Oder sich darüber erhebt oder irgendwas, sondern es ist einfach wirklich diese kulturellen Unterschiede auf eine ganz lockere Art mal einbindet. Auch gar nicht zum, die sind auch nicht zentrales Thema. Es ist eigentlich ist es schwer bei einem Film ein zentrales Thema zu nennen. Am ehesten könnte man vielleicht Vin Diesel aus Fast and Furious zitieren und sagen: Family, darum geht's hier, geht um Family. Aber halt mal im tatsächlich schönen Sinne und im emotionalen Sinne. Es ist einfach ein schöner Film und all diese Figuren sind mir ans Herz gewachsen und. Ja, ich kam einfach aus diesem Film raus und wusste schon sofort, dass er ganz weit oben landen wird. Ich glaube, er lief dann letzten Endes im Sommer bei uns oder so, oder vielleicht im späten Frühjahr. Es ist auch schon eine Zeit lang her. Und er lief auch nicht lang und ich glaube, viele werden den auch nie sehen. Es ist so ein Film, der bei den Oscars schon hier und da erwähnt wurde, aber kein Film, der wahrscheinlich krass in Erinnerung bleibt für viele. Und ich finde, das ist aber ein Film, der tatsächlich mal so würdig dessen war, des Hypes und auch dieses. Den Film, der wahrscheinlich viel mehr untergegangen wäre, wenn es keine Filmpreise geben würde, weil dann hätte man den noch weniger vielleicht wahrgenommen. Und dafür sind solche Filmpreise dann doch sinnvoll und gut, dass sie auf sowas mal ein Spotlight richten. Und ich fand Minari einfach unglaublich schön. Und ja, ich kann mich ja, ich wiederhole mich eigentlich die ganze Zeit nur und sage sowieso auch dasselbe, was ich im Podcast damals schon gesagt habe, aber mein stärkster Film des Jahres und absolute Empfehlung für jeden. Cool. Sehr schön. Du hast ihn auch gesehen, Flo, vielleicht willst du auch noch was ergänzen. Na, also ich konnte es eigentlich nur teilen. Ich habe ihn vielleicht nicht so gut gefunden wie du, aber ich habe ihn auch sehr, sehr gut und entspannend gefunden und sehr schön. Und auch diese Dynamik zwischen dieser Oma und den kleinen Jungen, das war immer so Göttlich, süß. göttlich. Also Und ja, genau. Also echt schön. Und ihr habt mir gedacht, wir bleiben bei amerikanischen Einwanderungsgeschichten und gehen über zu First Cow. Oh ja, okay. Von Kelly Reichardt. Ja, leg los. Finde ich, ja, bin ein bisschen zwiegespalten, Also es passiert eigentlich so grob nichts. Es geht eigentlich um eine Bromance von zwei Einwanderern, die ein kleines Geschäft aufmachen, nämlich da die Pfannkuchen oder so, glaube ich, machen oder irgendwie. Ja, irgendwie sowas, so kleine Teigbällchen. Teigbällchen, genau. Und dazu brauchen sie Milch. Und es gibt nur eine Kuh in diesem Dorf und sie stehlen die Milch von dieser Kuh. Und also eigentlich, die Kuh gehört halt einem ganz reichen Typen einfach. Genau, nur genau. Das ist nicht mal ein Bauer, glaube ich, sondern das ist einfach nur ein reicher Typ, der sich das leisten will, eine Kuh zu haben, damit er morgens seine Milch zum Kaffee hat oder so. Genau, und um das geht es eigentlich nur. Diese zwei Stunden lang oder wie lange der Film hat dauert. Ja. Und ich finde ihn unglaublich entspannend. Also ich habe den richtig entspannend gefunden. Und man konnte ihn irgendwie so nebenbei schauen, habe ich das Gefühl. Gott, ich habe den ganz entspannt gefunden. Genau, das ist ein Geheimtipp für entspannende Abende. Ja, fand ich auch absolut. Also eben so richtig ganz tiefenentspannt die Story auch. Es ist nichts Hektisches in diesem Film im Grunde. Das bisschen, was an Anspannung da ist, so von wegen, hey, die klauen die Milch die ganze Zeit, kommen die damit durch oder nicht? Selbst das ist letzten Endes irgendwie fast ein bisschen trivial oder ist dann gar nicht so dramatisch inszeniert auf jeden Fall diese ganze Handlung, wie sie sein könnte vielleicht. Und ja, also mich hat er auch einfach abgeholt, weil er so ganz tiefenentspannt ist. Ich tue mich schwieriger bei dem zum Beispiel, dem jetzt jemanden zu empfehlen, weil er halt wirklich da schon wirklich so entspannt rangeht, dass viele vielleicht sagen würden, okay, sorry, da passiert mir einfach zu wenig in dem Film. Ja, ich glaube, da kann ich auch ganz gut ansetzen. gut, also mit einem Marvel-Film darf man den, glaube ich, eh nicht vergleichen. aber ich muss sagen, ich tat mich schon schwer mit dem Vibe, nenne ich jetzt mal. Also ich habe mir gedacht, ist das jetzt, meinen die das ernst? Also ist das ein echter Film? Ich glaube, wir haben ihn auch am 1. Januar oder am 2. Januar gesehen, Flo. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle ganz am Anfang vom Jahr. Und ich war irgendwie auch müde und konnte mich nicht wirklich einlassen auf den Film und hätte ich wahrscheinlich einen anderen Film gebraucht, gerade in dem Moment. Auf alle Fälle fand ich ihn ja fast schon langweilig. Also es passiert nichts. Und das, was passiert, ist im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, eigentlich fast trivial, weil es hat irgendwie auch keine großartige Konsequenz. Also ja, es geht halt um eine Kuh, die macht Milch und die brauchen die zwei. Und ja. Also ein ganz anderer Film. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Film gesehen, was jetzt nicht unbedingt was Positives ist in meinem Fall. Aber ja, also ich fand ihn fast ein bisschen fad. Nee, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Witzigerweise, das Szenario, in dem du ihn gesehen hast, klingt für mich tatsächlich wieder perfekt, um ihn zu sehen. Dieses nach dem ganzen Familienstress, Neujahr, Weihnachten, das wäre für mich genau der Film, den ich am 1. 2. Januar gucken würde. Ich persönlich, wenn ich mir denke, ja, und jetzt einfach nur was, wo ich einfach nur runterkomme und alles, was sonst gerade in der Welt los ist, ist da auch völlig irrelevant, weil das spielt jetzt in einer völlig anderen Zeit. Eben, also das muss man vielleicht nochmal betonen, also es ist an sich da einfach rar. Also Kühe sind noch nicht so gängig zu dem Zeitpunkt überall, dass da jeder Zugang zu hat und also deswegen ist es schon so ein bisschen was Besonderes. Aber trotzdem, ansonsten, es passiert nicht viel und das, was passiert, wird nicht inszeniert als oh, shit, Leute, passt mal auf, das wird hier noch ganz, ganz spannend und krass. Und dann so, alles ist ganz cool hier. Also ich meine, ja, wir klauen die Milch und vielleicht gibt es da auch Ärger für, aber wir lassen uns jetzt nicht aus der Ruhe bringen. So sind auch die Charakter drauf, so ein bisschen. Ja, voll. Ich glaube, man muss in der richtigen Stimmung sein, um nicht so, wenn man da hineingeht, und ich glaube, wir sind mal ein bisschen mit dem falschen Bild reingegangen. Und man erwartet da jetzt irgendwie eine, ja, es ist ja vor A24, man denkt sich, okay, ja, es kommt irgendwas crazy. Aber Minari ist auch A24. Ja, stimmt. Das ist richtig. So, manchmal machen die auch so Wohlfühlfilme einfach. Ja, das stimmt. Und aber wenn man da mit der richtigen Stimmung reingeht, kann das ein schönes Filmerlebnis sein, glaube ich. Ja, ich kann beides nachvollziehen. Ich mochte ihn, aber ist tatsächlich ein Film, den ich nicht wie Minari bedenkenlos jedem empfehlen würde. Minari würde ich glauben, da hat jeder einen Anschlusspunkt. Bei First Cow würde ich sagen, verstehe ich sofort, wenn jemand sagt, nee, sorry, ich konnte damit nichts anfangen. So, also ich mochte den, aber ist, glaube ich, eher stärker noch ein Genrefilm im Sinne von mag man oder mag man nicht. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ansonsten habe ich vielleicht ein paar Sachen, die man abhaken kann und dann bin ich gespannt, ob ihr die jeweils gesehen habt, weil zu einigen davon oder zu den meisten davon habe ich selber Folgen gemacht. Das heißt, ich muss nicht viel dazu geben, aber natürlich will ich sie nochmal erwähnt haben, weil es für mich starke Filme dieses Jahr waren. Zum einen Der Rausch von Thomas Winterberg. War ja auch bei den Oscars, wurde auch ausgezeichnet als bester fremdsprachiger Film. Ich habe dazu eine Folge gemacht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den gesehen? Habt ihr da eine Meinung zu? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen und die Kombo Mikkelsen und Winterberg, die ist halt immer gut. Der letzte Film von Erna war ja The Hunt. Der war ja richtig fantastisch. Von dem habe ich mich sehr auf den Film gefreut und der war auch wieder sehr schön, habe ich gefunden. Vor allem Mads Mikkelsen in seiner Rolle. Eine Szene ist mir in Erinnerung, sehr in Erinnerung geblieben, außer dieser Tanzszene am Schluss mit den Abiturienten. Fantastisch. nämlich da, wo er dann auf einmal am Mittagstisch oder Abendtisch dann, also am Tisch, am Essenstisch sitzt, beim Abendessen mit der Frau und von 0 auf 100 dann ausrastet. Und das habe ich irgendwie toll gefunden, wie, also da zeigt einfach Mads Mikkelsen mal wieder, was er so richtig drauf hat. Und ach, ich mag den Typen einfach so gern. Ja, absolut. Der ist einfach fantastisch. Genau. Mich hätte jetzt interessiert, ob das für euch noch was anderes macht, weil es geht ja explizit um Lehrer in diesem Film. Und da ihr beide in diese Richtung geht, wäre das natürlich interessant gewesen, ob das für euch noch einen anderen Zugangspunkt hat. Also es hat, ich werde jetzt nicht ausprobieren, was die ausprobiert haben. Also das wäre jetzt nicht machen. Ich glaube, das Experiment ist ein bisschen schief gegangen, Sigma am Film. Minimal, ja. Wer hätte das gedacht? Ist das nichts für mich, glaube ich. Ja. In dem Fall. Aber ich habe es interessant gefunden, zumindest die Schulkultur von, ich glaube, Dänemark ist es, sehen, dass sie dann am Schluss alle mit so Kapitänsmützen abgefahren. Ja, schon, das war für mich auch, abgefahren, dass das scheinbar so ein Ritus bei denen ist vielleicht. Das habe ich ganz interessant. Und mir war vor dem Film auch nicht klar, dass Dänemark tatsächlich ein sehr hohes Problem hat mit Alkoholismus unter Jugendlichen, weil die da alle generell ein bisschen laxer sind bei dem Thema. Ah, ja. Und ja generell die nordischen Länder, die skandinavischen, ja oft ein Vorbild sind, vor allem, also bei ganz vielen Sachen, ob das jetzt Schule ist oder in vielen anderen Aspekten auch, aber scheinbar, was den Alkoholismus unter dänischen Jugendlichen angeht, scheint das ein Problem zu sein, dass das sehr auch wenig reglementiert wird politisch, weil auch die Erwachsenen irgendwie diese Mentalität scheinbar haben, nee, das ist schon okay, wir haben ja auch viel gesoffen als Kinder und uns hat es auch nicht geschadet und deswegen ist das so ein bisschen so eine Spirale, die da entsteht, was man gar nicht mit der Kultur jetzt unbedingt verbinden würde, würde ich sagen, dass die da so zügellos sind, sage ich mal. Aber eine Sache, die ich da kurz anhängen möchte, weil du gerade Mads Mikkelsen so gelobt hast, ein Film, den ich dieses Jahr leider auch verpasst habe mit ihm, ist Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice, glaube ich, im Original. Oder zumindest der internationale Titel, ist von Anders Thomas Jensen. Das ist der Regisseur von Dänische Delikatessen, Adams Äpfel. Mhm. Also jemand, der macht so diese ganz weirden dänischen derben Komödien, die sehr, sehr schwarzen Humor haben. Und der hat auch immer Mads Mikkelsen in jedem seiner Filme. Man and Chicken habe ich letztes Jahr auch nachgeholt von ihm. Ganz, ganz weirde Filme, also ganz oft ganz strange Geschichten. Und der hatte eben auch einen neuen Film letztes Jahr, Held der Wahrscheinlichkeit, mit Mads Mikkelsen. Und ja, der lief auch im Kino ein paar Wochen, zwei vielleicht. Und ich habe es einfach nicht geschafft in den zwei Wochen und habe ihn leider nicht gesehen. Das reiche ich an der Stelle nach, weil Mads Mikkelsen ist auch wirklich immer Gold. Ja. Genau, aber ansonsten bei dieser Liste, die ich abarbeiten wollte, wo ihr vielleicht was einwerfen könnt, ist natürlich noch The Father von Florian Zeller. Ist ein Deutscher, hat Regie geführt? Nee, ich glaube, der Typ ist Franzose, aber der heißt halt Florian Zeller. Ach so, okay. Also, als er bei den Oscars, glaube ich, wurde er ja auch für irgendwas ausgezeichnet, der Film? Drehbuch oder so? Beste Adaption? Drehbuch, glaube ich, ja. Und da hat er auf jeden Fall Französisch gesprochen, deswegen nehme ich an, dass er Franzose ist. Ja, also ihr seht schon, sehr gut recherchiert. Ich nehme es einfach an. Aber habt ihr nicht gesehen? Nee. Genau, ich habe auch einen Podcast dazu gemacht. Ich fand den sehr, sehr toll. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man, also für mich ist das ja meine Horrorvorstellung. Ich finde das schlimmer als das eigentliche Sterben, finde ich wirklich schlimmer. So Sachen Alzheimer und solche Geschichten. Demenz finde ich ganz, ganz gruselig, spätestens seit dem Film Still Alice, der mich da wirklich sehr, sehr fertig gemacht hat mit diesem Thema. Und in The Father geht es halt auch um Demenz. Anthony Hopkins altert halt und dieser Film versucht einem als Zuschauer so ein bisschen zu vermitteln, wie sich das für ihn anfühlen muss, als denjenigen, der das erlebt gerade, dass er eben Menschen nicht erkennt, kein Gefühl für Raum und Zeit mehr hat an einem gewissen Zeitpunkt. Und das macht der Film, finde ich, ziemlich gut. Und es ist halt vor allem ein Film, der von den Schauspielern lebt, also Olivia Colman, Anthony Hopkins, das ist einfach, ja, den schaut man auch allein schon gerne zu. Der Film wirkt auch sehr, also es ist eine Theaterstück-Adaption von Florian Zeller, der hat auch das Theaterstück schon gemacht. Und das merkt man dem Film schon auch an. Also er braucht nicht unbedingt, hätte er das Medium Film wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber so konnte jemand wie ich ihn halt auch nur sehen, weil ich bin halt niemand, der ins Theater geht oder wann auch immer dann so ein Stück dann hier laufen würde. Also ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, den ich auch kurz erwähnen wollte. Hm. Und dann ein Film, wo ich nicht weiß, ob ich ihn gesehen habe. Kurz noch mehr einhaken. Achso, das ist okay, ja. Genau, weil gerade Filme über Demenz letztes Jahr, 2020 oder 2019, glaube ich, ist auch ein fantastischer Film über Demenz rausgekommen, nämlich Relic. Den würde ich auch noch kurz einwerfen, produziert von Jake Gyllenhaal tatsächlich. Ach, ich weiß wieder. Das war ein Horrorfilm über Demenz. Und das war, glaube ich, deswegen würde ich den einwerfen, der einzige Horrorfilm, bei dem ich mich gefochten habe, aber bei dem ich auch am Schluss geweint habe. Der war sehr berührend. Da wird eben diese Demenz als Monster quasi mehr oder weniger beschrieben. Und den würde ich nur kurz einwerfen, genau. Den habe ich auch letztes Jahr erst nachgeholt tatsächlich. Von 2020 ist der und wusste gar nicht tatsächlich auch, worum es geht. Mhm. Also mir war das gar nicht klar, dass er so ein Thema behandelt. Aber fand ich auch ziemlich gut, den Film. Von Natalie Erica James, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Kenne ich auch gar nicht. Aber mit Emily Mortimer, eine Schauspielerin, die ich sehr gern mag, die auch nicht so, das ist nicht so ein Name, wo es sofort klingelt bei den Leuten, aber die ist eigentlich immer auch sehr gut. Und genau, es ist so eine Mehrgenerationengeschichte, die Oma, die Tochter, also die Mutter dann letzten Endes, die auch wiederum selber nochmal eine Tochter hat und diese drei Frauen, ja, im Zusammenspiel in einem abgelegenen Haus im Grunde. Und ja, es ist ein Horrorfilm, der aber, wie du sagst, ganz klar das Thema Demenz und so verhandelt und behandelt. Und ja, fand ich auch gut, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte oder fast muss, weil er, glaube ich, bei vielen Leuten recht weit oben auf der besten Liste ist, bei mir nicht ganz so, ich fand ihn gut, aber eben er kam nicht in die Top 3 oder so, ist Promising Young Woman von Emerald Fennell, der auch bei den Oscars hier und da ausgezeichnet oder nominiert war und ist ein Film, der natürlich ein sehr wichtiges Thema anspricht und einige Filme sich ja in den letzten Jahren jetzt auch mehr dem annehmen, eben Missbrauch von Frauen oder ja, Übergriffigkeit gegenüber Frauen. Und habt ihr den gesehen, ihr beide? Mm-mm. Nee, nur deine Folge dazu gehört. Okay. Also es ist ein guter Film. Ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Für mich hat er manchmal nicht 100% funktioniert, was so die Stimmung angeht. Manche Sachen haben sich für mich ein bisschen sehr gebissen. Aber Carrie Mulligan ist eine großartige Schauspielerin, tolle Hauptdarstellerin hier. Und das ist auch wirklich ein guter Film. Es ist nur nicht, jetzt, er war für mich halt nicht ganz, also es war halt nicht ganz für Bronze, Silber oder Gold gereicht, aber es ist ein wirklich guter Film und ist vor allem ein Film, glaube ich, wo ich mich jetzt die nächsten Jahre freue, wenn den auch Frauen gesehen haben, die ich kenne, mit denen ich mich gerne darüber unterhalten würde, weil ich als Mann nochmal eine andere Perspektive auf das Thema habe. Und leider ich tatsächlich bisher keine Frau kenne, die diesen Film gesehen hat. Und ich echt gerne wissen würde, wie nimmt man das denn wahr? Oder wie manche Dinge in diesem Film dargestellt werden? Ist es vielleicht nur für mich als Mann, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, schwierig, manche Sachen da zusammenzubringen oder zu verbinden? Und als Frau sagt man sich, nee, das ist eigentlich genau die richtige Art, das anzupacken, das Thema. Weil der auch nicht 100% bierernst ist, der Film, sondern auch ja, humoresk daran geht und satirisch teilweise. Mhm. Aber teilweise halt auch brettelhart ist und wirklich heftig. Und ja, dementsprechend guter Film, den ich kurz eingeworfen haben wollte. Aber ihr dürft auch gerne mal wieder was einwerfen, bevor ich hier einfach nur runterfrühstücke meine Liste. Ich hätte einen Kurzfilm, der ansatzweise in diese Richtung geht und vorher ist auch schon der Name Jake Gyllenhaal gefallen. Ja. Habt ihr All Too Well gesehen? Natürlich. Ja, mich großer würde Taylor-Fan. Also, nein, bin ich nicht. Gut, überhaupt nicht. Ja, also ich bin gar kein Fan. Also ich habe aber auch nichts gegen sie. Ich höre nur ihre Musik einfach nicht. Mhm. Mich würde interessieren, wie ihr den Kurzfilm fandet. Get over it, Taylor, get over it. Ja, ich hatte ehrlich. Auch. Ja, ich muss auch sagen, dass es für mich auch so rüberkam. Also, vielleicht kurze Erklärung: Das ist eben ein. Im Grunde ist es ein Musikvideo zu einem Taylor Swift-Song, den sie aber so ein bisschen als Kurzfilm verpackt hat. Ich glaube, er dauert 20 Minuten oder sogar 10 länger? 10 Minuten, glaube ich. 10, ja, 10, 15 Minuten. So. Eben, es sind schon richtige schauspielerische Szenen einfach nur drin. Und letzten Endes ist, glaube ich, die Handlung ist einfach nur, dass sie verarbeitet eine frühere Beziehung und scheinbar ist es die Beziehung, die sie mit Jake Gyllenhaal mal hatte. Und ich glaube, also die Beispiele, die sie in diesem Kurzfilm verwendet, um zu zeigen, dass die Beziehung zu ihm nicht so gut war für sie, das sind halt Punkte, wo ich sagen muss, es ist okay, dass sie einen Film drüber macht und sagt, hey, das beschäftigt sie nach wie vor, aber ich kann jetzt nicht so wirklich mit ihr leiden in den Stellen. Und ja, vielleicht bin ich auch einfach sehr pro Jake Gyllenhaal, das kann auch sein. Aber die Szenarien, die sie aufmacht, sind so, ja, ist vielleicht ein bisschen shitty, aber halt auf so einem menschlichen Level shitty. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwas getan hat, wo ich sagen würde, also eben weit entfernt irgendwas Richtung MeToo oder so, meiner Meinung nach, sondern halt einfach nur, gut, vielleicht war er nicht immer der beste Freund oder so, aber mein Gott, passiert halt. Ja. Also man ist halt nicht immer 100% mit allen kompatibel. Und die Tatsache, dass sie daraus immer noch, ich glaube, es ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, sie muss jetzt noch mal ein Video drüber machen. Und ich glaube, das Dramatische, was im Kurzfilm passiert ist, dass er immer noch ihren Schal behalten hat von damals. Einen Schal, den er irgendjemand mitgenommen hat von ihr. Und den hat sie bis heute nicht zurückbekommen, den Schal. Und ich glaube, bei irgendeiner Feier mit Freunden hat er ihre Hand fallen lassen und hat ihre Hand nicht gehalten. Und das ist der Anlauf für diesen Film. Und so fühlt sich der Film für mich halt leider auch an. Das ist das Problem. Der ist nicht schlecht gemacht, inszenatorisch. Er sieht schon ganz schön aus mit den Bildern, auch mit diesem Herbst, dieser Herbstlandschaft. Das finde ich schon ganz hübsch. Aber ja, also viel mehr ist da halt für mich auch nicht. Aber Dalma, wie siehst du es? Nee, also ähnlich. Also ich finde es natürlich, ist es sehr einseitig, was da dargestellt wird. Es ist ja nur die Sichtweise von jetzt Taylor angeblich, wenn sie auf diese Beziehung anspielt. Ich würde dir zwar widersprechen, wenn du sagst, das Schlimmste, was passiert ist, dass er ihre Hand mal nicht nimmt oder ihren Schal sich behalten hat. Also ich denke, da geht es schon viel mehr auch um Manipulation und Gaslighting und solche Geschichten eher. Aber genau, es ist halt alles auf einem menschlichen Level. Es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ansatzweise, sie wurde missbraucht oder vergewaltigt oder jetzt irgendwas in diese Richtung. Nee, sehr krasses Desinteresse hat man den Eindruck, ist ihre größte Kritik. Er nimmt nicht sehr teil an ihrem Leben. Ja, also, ja. Er kommt auch nicht zu ihrem 21. Geburtstag, glaube ich, ist ein Teil des Kurzfilms, dass er da einfach nicht auftaucht oder so. Was natürlich shitty ist. Waren sie da noch zusammen? Ich weiß nicht mehr. Bin ich mal sicher. Also ja. Vor allem, ich bin überhaupt, also das ist ja das Lustige, ich liebe Filme und ich beschäftige mich dementsprechend auch ein bisschen mit den Schauspielern, aber ich bin überhaupt nicht drin, wenn es um deren Privatleben geht. Also ich musste das auch, ich habe das erst durch Twitter gecheckt. Ah, Jake Gyllenhaal ist also der Ex-Freund, um den es geht. Okay, whatever, so. Ich habe dann diese ganzen Hashtags Cancel Jake Gyllenhaal nicht verstanden. Oh, also finde ich schon auch sehr übertrieben jetzt in diesem Kontext. Ja, das ist halt diese Hardcore-Fans so. Ja, und vor allem, ich finde es halt sehr, ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, wenn Taylor jetzt, wie gesagt, nach, ich glaube, 10 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange diese Beziehung her ist, aber irgendwas in dieser Größenordnung, glaube ich, wenn sie dann plötzlich noch das Bedürfnis hat, das nochmal auszupacken und auch so zu inszenieren und einfach diese Debatte wieder zu starten, frage ich mich schon, welches Ziel hat sie? Also sie hat so viele andere erfolgreiche Lieder, also teilweise erfolgreichere Lieder, die sie filmisch darstellen hätte können. Wieso dann dieses Lied? Es ist, glaube ich, weil sie dieses Album re-released hat, dieses Red oder wie das heißt. Und ich glaube, deswegen hat sie, glaube ich, zu mehreren Filmen, keine Ahnung, ein Musikvideo gemacht und eben auch zu diesem. Aber allein schon Red zum Beispiel. Red ist ja auch ein Lied. Das handelt auch, das weiß ich jetzt zufällig, das handelt auch über eine Liebesbeziehung. Ich weiß jetzt das ist nicht immer mehr. Bei ihr so der Running Gag. Ja, doch. Mit ihr überhaupt, wer mit Taylor Swift zusammenkommt, muss klar sein, dass es irgendwann einen Song über einen geben wird, genau, oder? Ja, genau. Also Red handelt auf alle Fälle auch von irgendeiner Beziehung. Wieso dann nicht dieses? Also wieso, ich weiß nicht. Ich verstehe es. Ja. Also ich verstehe den Anlass nicht, wieso man das jetzt nochmal auspacken muss und so nicht allzu subtil eigentlich nochmal gegen den Menschen hetzen muss. Aber ja. Also vor allem, weil die Kritik halt eine zwischenmenschliche ist. Nicht eine, du hast hier was gemacht, wo ich allgemein finde, es ist wichtig, auch nach 10 Jahren das anzuprangern. Du hast irgendwas gemacht, was vielleicht anderen Frauen passiert und was im Grunde eigentlich Straftatbestand zum Beispiel hätte oder halt wirklich wichtig ist, dass andere das auch wissen, dass du, keine Ahnung, ein Nein nicht akzeptierst oder irgendwelche Sachen, die man halt jetzt in den letzten Jahren vor allem zur Thematik toxische Beziehungen jetzt mitbekommen hat. Aber nichts davon ist es meiner Meinung nach, sondern es ist halt alles persönliche Verfehlungen und ja. Ja, ein schlechter Partner einfach im Endeffekt. Genau, schlechte Kombo bei den beiden und es wirkt halt eben, wie du sagst, Flo, get over it, es wirkt halt sehr unreif aus der Sicht heraus. Es wirkt einfach so wie jemand, hey, du hast das nicht verarbeitet 10 Jahre später und deswegen habe ich das gerade so runtergespielt, weil es wirkt halt nicht so, als wenn es was Traumatisierendes auch wäre, sondern selbst das, was sie darstellt, wenn ich das komplett aus ihrer Sicht sehe, habe ich den Eindruck, wieso beschäftigt dich das noch? Das ist eine Beziehung, die nicht gut gelaufen ist vor 10 Jahren. Wieso trägst du das immer noch mit dir rum? Also wenn das alles ist, was passiert ist, natürlich angenommen, dann verstehe ich nicht, wo das Problem liegt. Und also, weil das lässt dich einfach selber ein bisschen kindisch dastehen, ja, wenn du immer noch versuchst, da mit Steinen zu werfen nach jemandem, der halt einfach 10 Jahre jetzt sein Leben weitergelebt hat und auch nicht viel passiert ist scheinbar irgendwie. Mhm. Ja. Aber du mochtest den Film an sich von der Art der Inszenierung oder was? Oder du magst auch die Musik von Taylor Swift? Nee, also ich glaube, Flo hat den Kurzfilm vor mir gesehen. Also. Ja, wegen Jake Gyllenhaal. Weil ja. Ganz genau. Eben diese Hashtags Cancel Jake Gyllenhaal oder ja, sowas. Ja, gleiches Problem bei mir auch. Ja. Ich den nie gesehen. Ja. Stell dir mal vor, du wachst auf als Jake Gyllenhaal. So, und dann, oh, hier, das ganze Internet hasst dich. Ja, allein schon, ich habe dann auch geguckt, hat er in irgendeiner Form irgendwo reagiert? Ich habe nichts gesehen und dachte mir so, das macht es halt tatsächlich an der Stelle noch witziger, dass er gar nicht mehr drauf eingeht. Und ich denke, ja, okay. Ja. Sein Apology-Video auf YouTube oder so. Ja, ja, genau so. Oh, Taylor, also hier ist übrigens der Schal, ich schicke dir jetzt gleich mit DHL Express zu, es tut mir wirklich leid oder so. Ach, keine Ahnung. Naja. Aber witziges Kapitel, weil das eben auch ganz kurz auf Twitter hochging und dann auch auf Letterboxd hat dann jeder diesen Kurzfilm geguckt und der hat auch 4,3 Bewertungen, ja. Ja, klar, also, weil alle Fans halt hingehen und sagen, ja, Mann, Taylor, sag es und so. Es ist halt überhaupt keine objektive Bewertung, die da stattfindet. Herrlich. Wahrscheinlich gibt es Leute, die haben nur einen Letterboxd-Account sich gemacht, um den Film zu bewerten. Ja, ja, die haben vorher nie was auf der Plattform gemacht. Es gibt da tatsächlich auf IMDb einen türkischen Film, der heißt Duck 2 und hat 80.000 Bewertungen und mit, ich glaube, 9,9 oder so. Okay. Also das ist auch irgendwie sehr absurd. Ich glaube, dass das öfters so gibt, dass da einmal irgendwie herschauen von Fans, das dann zu machen, genau. Nee, klar, also ein gewisser Prozentteil wird das ja immer sein bei allen Sachen, weil jeder hat irgendwelche Fans und es wird immer auch Leute geben, die jetzt Spider-Man nur feiern, gar nicht, weil sie Marvel-Fans sind, sondern weil sie vielleicht Tom Holland oder Zendaya-Fans sind und deswegen den Film halt hochwerten. Das kann ja immer passieren. Aber ja, also lustige Anekdote auf jeden Fall. Ich schmeiß an der Stelle noch eine Enttäuschung auf jeden Fall ein für dieses Jahr. Aber ich glaube, dass wir da nicht einer Meinung sind. Und wir haben noch nicht Flo's Nummer 1 gehört, wenn ich mich nicht täusche. Oh oh. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob wir da komplett in verschiedene Richtungen gehen. Und zwar Don't Look Up von Adam McKay. Okay. Also, das ist bei mir nicht auf Nummer 1, aber auf Nummer 4 tatsächlich. Okay, okay. Also kurz, warum das für mich eine Enttäuschung ist. Ich mag diesen Regisseur sehr, sehr gerne. Ich mag fast alles von Adam McKay sehr gerne. Ich fand Big Short großartig. Ich mochte auch Vice sehr gerne, der bei den Kritikern dann schon gemischt ankam. Aber ich mag vor allem seine frühen Werke. Ich mag seine sehr dummen Komödien auch sehr, sehr gerne. Ob das jetzt Anchorman ist oder Ricky Bobby, König der Rennfahrer. Das sind alles sehr, sehr stumpfe, dumme Komödien, die irgendwie so Bush-Ära-Amerika satirisch aufgreifen. Und je weiter er halt Filme macht, desto politischer wird er eigentlich und desto konkreter wird er auch, dass er das eben sich mehr von der Komödie entfernt. Und Don't Look Up handelt halt sehr, sehr eindeutig eigentlich vom Klimawandel und der kompletten Passivität unserer Gesellschaft, der Politik, als auch der Menschen, die sich nicht dafür interessieren. Aber im Film wird es damit verarbeitet, dass ein Komet auf die Erde zurast und es gibt Wissenschaftler, gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die das erkennen, rechtzeitig zur Regierung gehen und sagen, hey, Leute, in 6 Monaten kommt dieser Meteorit, schlägt hier ein, wir sollten vielleicht was dagegen machen. Und halt durch die Bank reagieren alle mit, ja, whatever, das jetzt machen wir nicht den Teufel an die Wand, das wird schon alles passen. Also im Grunde das, was ein Stück weit natürlich beim Klimawandel gemacht wird, dass der nicht ernst genommen wird in der Form, wie er ernst genommen werden muss. Nur natürlich auf die Spitze getrieben mit einer konkreten Deadline, mit so, hey, in 6 Monaten sterben wir, wenn wir nichts machen, ganz konkret. Und der Film treibt das natürlich damit auf die Spitze und an sich hätte ich das sehr, sehr gerne gemocht und die Idee finde ich gar nicht schlecht oder so. Die Besetzung ist natürlich völlig komplett absurd wieder, wie viele gute Leute in diesem Film stecken, eben DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet in einer kleinen Rolle, Jonah Hill, Meryl Streep, also wirklich durch die Bank krass besetzt. Für mich hat der Film einfach nicht funktioniert an vielen Stellen. Er war nicht komplett beschissen, aber er ist einfach nicht sehr clever in seinem Zynismus, fand ich. Ich fand ihn einfach sehr on the nose. So das Offensichtlichste, was man machen kann, ist halt Generation TikTok zu kritisieren. Und ich bin sofort dabei zu sagen, hey, da läuft ein bisschen was schief irgendwie, wie manche Leute in der jüngeren Generation teilweise drauf sind. Aber es wirkte alles so verallgemeinernd in Don't Look Up für mich. Und es wirkte auch nicht sehr... Also konstruktiv muss es nicht mal sein, man kann auch nur kritisieren, aber dann sei irgendwie cleverer, also dann bring mehr an als ja, ihr seid alle einfach nur auf TikTok oder interessiert euch dafür, wer gerade mit wem zusammen ist, so wie wir gerade über All Too Well geredet haben. Und mehr beschäftigt euch nicht und die Politik, denen ist es sowieso egal. Punkt. Aber ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Also, genau das habe ich eigentlich lustig gefunden, dass er so, dass er das so plakativ, so offensichtlich macht, diese Kritik. Also, das war für mich ein Teil des Humors tatsächlich, dass das sogar so überspitzt dargestellt wird, dass das schon wieder lustig für mich war. Und ich finde, die Idee ist ja nichts Neues. Die hat ja, das ist aber was, wo ich ziemlich lustig finde, weil ich habe mir immer währenddessen vorgestellt, dass irgendwo in Frankreich oder in Britannien die Schauspieler von Lars van Trier sitzen in Melancholia, da würde dasselbe passieren und in tiefe Depressionen fallen. Ja. Und währenddessen in Amerika, oh ja. Und das habe ich ganz lustig gefunden. Das ist auf jeden Fall eine lustige Idee, auf jeden Fall das zusammenzuschneiden. Genau. Oder zum Beispiel Tarkovsky, der hat ja das auch mit seinem, wie heißt der Film, Opfer oder so, sein letzter Film. Ich glaube, da geht es ja auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber den habe ich auch. Ich habe den sogar hier liegen, ich muss ihn nur noch anschauen. Ah, ja, genau. Ich glaube, da geht es auch um eine Apokalypse. Ich glaube sogar um so einen Meteor, der auf die Erde fällt. Und also von dem her ist die Idee nichts Neues, aber ich finde es ja gerade lustig, dass das eben so total überspitzt dargestellt wird. Und habe die schauspielerische Leistungen von DiCaprio oder von Jennifer Lawrence ziemlich gut gefunden. Und was mir halt einfach total viel Spaß macht. Und die 2,5 Stunden. Habe ich auch ganz, also weiß nicht, dann schnell rumgegangen. Was ich, die Kritik, die wo ich aber nicht verstehen kann, ist halt so Kritik irgendwie, einer hat geschrieben, da gibt es auch dieses Gal Gadot Video, da wo sie Imagine singt, genau. Und dann hat einer geschrieben, das ist das Imagine Video nur 2,5 Stunden lang. Und ja, ich glaube, das. Also, diese Kritik, dass das irgendwie, ja, weiße, reiche Männer und Frauen machen einen Film über unsere Probleme, die wo wir haben. Diese Kritik sehe ich irgendwie nicht. Und von dem her, ja, keine Ahnung. Also für mich war es ein Erfolg. Also ich kann es schon verstehen insofern, dass man halt, was man spürt ist, dass Adam McKay extrem frustriert ist von diesem Thema. Was ich auch, also bin ich auch, das zieht mich auch runter. So, das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so, dass wenn sie da anfangen, sich reinzulesen, sofort unglaublich depressiv bei dem Thema, wenn man sich denkt, boah, wir sind einfach fucked als Gesellschaft, so, wir haben es einfach, also es ist unfassbar, dass wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und ich habe aber das Gefühl, er hat halt keinerlei Filterung, sondern er hat halt einfach 1:1 das so auf die Leinwand gebracht, so einfach nur seinen Frust, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ohne gute Pointe, finde ich irgendwie, sonst am Ende bleibt halt einfach nur das, was halt nach der ersten halben Stunde schon steht, genauso geht es halt zu Ende auch. Und ich finde nicht mal die Konsequenz, dass halt, Spoiler für Don't Look Up, dass tatsächlich, ja, die Menschheit geht unter und Meteorit schlägt ein und nur die Reichen retten sich mit dem Elon Musk-Verschnitt. Das ist ja alles nicht, es ist ja gar nicht so der Realität enthoben, aber durch dieses, ja, an der Stelle so destruktive, wie er das, finde ich, darstellt, also ja, deprimiert hat mich der Film natürlich, aber es wirkt auch so ein bisschen wie, er schreit sich das jetzt von der Seele und macht sich damit frei vom Thema oder was, oder von also das, ich kann schon verstehen, dass man so ein bisschen das komisch findet, dass all diese Hollywood-Celebrities da mitmachen und das alle ganz wichtig finden, wir müssen mal darüber reden. Aber ein Stück weit sind sie auch Teil des Problems, waren sie lange, da komme ich auch auf MeToo zurück, also auch da sind so viele Sachen nicht so ganz klar, da jeder sagt, ja, okay, das geht auf gar keinen Fall mit diesem ganzen Missbrauch und sonst was, aber sie waren alle Teil der Industrie, die das mitgetragen hat und auch da wieder, also viele Schauspieler machen sich sehr, sehr stark für politische Zwecke, auch für die Demokraten zum Beispiel, aber die packen ja genauso wenig den Klimawandel an. Und deswegen wirkt es so ein bisschen, als wenn man sich selber halt hier mit ja so einem Persilschein holen würde, hey, also wir haben es ja jetzt mal gesagt, also wir sind ja jetzt die Guten und damit, das wollen wir mal ganz klarstellen, dass wir jetzt auf jeden Fall nichts uns zu Schulden haben kommen lassen. So ein bisschen, finde ich, schwingt das schon mit für mich, muss ich tatsächlich schon sagen. Nicht komplett, also es ist trotzdem lobenswert, dass ein DiCaprio trotzdem sich für solche Sachen einsetzt, aber ich gebe zu, es ist schon immer auch ein bisschen, es stößt schon sauer auf, wenn er dann trotzdem noch seinen Privatjet hat und sich überall hinfliegen lässt. Nicht, dass er alleine was ändern kann, klar ist das eine politische Sache, die geändert werden muss, aber es wirkt halt so ein bisschen hohl zumindest, die Argumentation. Ja, wobei DiCaprio, muss man aber schon sagen, die letzten Jahre seinen Fame benutzt hat, um genau spezifisch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ja, absolut. Also habe ich das Gefühl. Also wenn man zum Beispiel auf seine Instagram-Seite schaut oder so, geht es ja eigentlich nur um Klimapolitik letztendlich. Ja. Dem her, genau. Nee, ich glaube auch, dass ihm das ernst ist, absolut. Mhm. Aber ihm es wirkt halt nicht nur einfach wie, es wirkt halt nicht so wie eine komplexe Kritik am System. Also, also was zum Beispiel Big Short gemacht hat, Big Short hat mir spielerisch auch erklärt, woran das liegt. Also warum hier Sachen schiefgelaufen sind und wie die schiefgelaufen sind. Und ich finde, das macht Don't Look Up nicht. Er geht in dieselbe kritische Haltung, aber er sagt eigentlich nur, hier ist alles kacke, aber ich versuche auch gar nicht, das Komplexe aufzugreifen. Und ich glaube schon, dass man das Komplexe aufgreifen könnte und hier Mechanismen, also eben zum Beispiel die Verbandlung zwischen Politik und Berühmtheiten, gerade in Amerika, oder dass Politik eine extrem finanzielle Frage ist in den USA. Also das, da wird auch kein normaler Mensch, kann überhaupt Präsident werden, weil er gar nicht das Geld aufbringen kann für eine Präsidentschaftskampagne. Mhm. Und all diese Verbandlungen, also auch zwischen, also der Lobbyismus, der da auch komplett rausfällt. Also der Lobbyismus ist für mich ja da auch ein ganz wichtiges Thema und der fällt komplett raus. Sondern Adam McKay sagt einfach nur, wir machen nichts, weil zwei, drei Trottel ganz oben sitzen. Aber es sind ja nicht nur zwei, drei Trottel, die an den Schaltern sitzen, sondern es ist ja eine ganze Maschinerie. Mhm. Und die, finde ich, beleuchtet er nicht so komplex, wie man sie, finde ich, beleuchten müsste, wenn man diesem Thema sich annehmen will. Er nimmt einen Aspekt, er nimmt halt den Tech-Sektor mit Elon Musk und Co. und sagt, hey, die haben ganz viel Einfluss. Aber das greift für mich dann echt zu kurz, weil das ist halt leicht. Also okay. das fällt mir auch als Laie ein, dass Elon Musk wahrscheinlich kein so netter Dude ist. So, das ist, da erwarte ich halt eben, bei Big Short hat er mir wirklich Sachen aufgezeigt, die ich nicht als Otto-Normalverbraucher, der nicht im Thema ist, nicht sofort verstanden hat. Und er hat es aber dann hinbekommen, das doch runterzubrechen, obwohl es komplex ist. Und hier macht er es simpel, obwohl es komplex ist, finde ich. Und ja, schafft nicht so ganz diese Brücke, meiner Meinung nach. Okay. Dalma, hast du den auch gesehen, oder? Nee, aber er steht auf meiner Watchlist. Also man kann ihn auf jeden Fall angucken. Ich würde auch nicht sagen, dass es nicht sich lohnt. Also allein schon tolle Schauspieler und er ist ja auch ganz gut gemacht. Es ist halt einfach je nachdem, was man erwartet, glaube ich. Und Adam McKay war für mich halt, ja, ich gucke auch den nächsten Film von ihm definitiv wieder. Ich finde, das ist ganz interessant, in welche Richtung der geht. Aber hoffe, dass er beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger emotional an den letztlichen Film rangeht und vielleicht ein bisschen mehr Nuancen reinpackt für mich. Mhm. Aber ja, also es war bei mir eine Enttäuschung. Bei dir war es eher ein positiver Film, hast du gesagt, Platz 4 war das bei dir, Flo, oder? Ja, Platz 4, genau. Richtig. Okay. Ich habe noch eine Enttäuschung, da bin ich mit meinen Enttäuschungen durch. Ich habe ihn tatsächlich gestern erst geguckt. Und zwar habe ich, warum auch immer, ich habe mir A Quiet Place, den zweiten Teil, noch angeschaut. Oh. Gestern. Der auch ewig verschoben wurde. Oh no. Und, oh no? Ja, aber wenn du sagst, das ist eine Enttäuschung. Also ich fand den ersten wirklich ganz cool. Ich fand, der war originell, der hat auch ein paar Sachen anders gemacht. Der war auch konsequent, finde ich, teilweise der erste, in dem was passiert. Also da kommt auch nicht jeder lebend raus im ersten Teil, weil so, hey, das ist auch irgendwie realistisch in so einem sehr heftigen Szenario, in dem es wirklich andauernd um Leben und Tod geht, macht das auch irgendwie Sinn. Und dieser zweite Teil, ohne da jetzt groß zu spoilern, der negiert es teilweise. Teilweise werden Sachen einfach, die im ersten Teil passiert sind, deren emotionale Wirkung werden aus dem zweiten Teil so ein bisschen rausgeschrieben. Was halt einfach schade ist, weil eigentlich hätte man genau damit spielen können, hey, das, was im ersten Teil passiert ist, was für eine Konsequenz hast das für diese Familie, der wir in dieser Apokalypse folgen. Aber irgendwie will der Film das nicht konsequent weiterspinnen. Und aber Hauptproblem auf jeden Fall ist für mich, dass der zweite Teil den klassischsten Fehler macht, den überhaupt eine Fortsetzung machen kann. Er erzählt einfach nochmal den ersten Film. Also es ist überhaupt fast nichts Neues für mich drin. Also ihr habt den ersten Teil ja gesehen, ne? Ja. Genau, am Ende vom ersten Teil kommt ja raus, hey, krass, mit diesem Hörgerät von der Tochter, wenn das irgendwie mit dem Mikro durch die Boxen dröhnt, das verstört die Aliens total. Und das macht die fertig und dann kann man die umbringen. Und das war's. Diese ganze Sache wird nicht weitergesponnen und es geht einfach damit weiter, dass, ja, okay, lass mal gucken, ob wir das, können wir das nochmal machen? Können wir noch einen Alien so umbringen? Und im Grunde ist es nicht mehr. Und die Figuren dürfen sich meiner Meinung nach überhaupt nicht weiterentwickeln. Und sogar noch schlimmer, die Figuren müssen jetzt in dieser Fortsetzung, wie es oft in Horrorfilmen leider ist, ja in schlechten Horrorfilmen, sie müssen jetzt plötzlich dümmer sein, als sie es vorher waren, damit sie in gewisse Situationen kommen. Und das finde ich halt so schade, weil er gerade das im ersten Teil sehr schlau an vielen Stellen umschifft hat, finde ich. Da waren auch Sachen, sind natürlich passiert, die man vielleicht als allwissender Mensch hätte umschiffen können, aber ich fand es immer realistisch genug im Szenario, dass es passiert. Und im zweiten ist es halt nicht mehr so. Im zweiten machen die Figuren plötzlich Dinge, wo ich mir denke, hä? Also, das würde funktionieren, wenn es der erste Teil wäre, weil dann wüsste ich nicht, ob ihr schlau seid oder nicht. Aber ich weiß ja jetzt, ich kenne euch ja alle, ich weiß ja, dass ihr nicht dumm seid. Ja. Warum macht ihr das dann trotzdem? Und das fand ich einfach so täuschend, dass der halt einfach leider überhaupt nicht darauf aufbauen kann, auf den ersten. Und Ich habe das ja nach Ende des ersten schon gedacht. Ich fand schon doof, als ich nur gehört hatte, es wird eine Fortsetzung geben, weil der erste für mich auch so abgeschlossen angefühlt hat. Ich konnte mir zwar denken, dass natürlich die Geschichte weitergeht, aber ist es für mich als Zuschauer noch relevant, was jetzt kommt? Weil der erste bietet ja eine Lösung an. Ah, es gibt also eine Methode, die Aliens zu besiegen. Also langer Rede, kurzer Sinn, wahrscheinlich wird die Menschheit irgendwann es schaffen, die Aliens zu besiegen. Warum macht man da überhaupt einen zweiten Teil drüber? Weil ist doch jetzt eigentlich erledigt. Und es ist, glaube ich, noch nicht mal zu Ende. Ich habe jetzt schon irgendwas gelesen, dass sie einen Spin-off machen wollen in diesem Universum, wo John Krasinski auch nicht mehr Regie führt, sondern jemand anders. Aber das soll auch in diesem Quiet Place in dieser Welt spielen. Und ich finde es so schade, weil es war ein origineller Film, dieser erste. Und jetzt wird dasselbe wieder gemacht. Es wird einfach gefranchised. Und man hat aber eigentlich schon jetzt schon keine Ideen mehr. Schon bei Teil 2 sind keine wirklich neuen Ideen mehr drin. Und einfach schade halt. Einfach traurig. Hat wieder er den zweiten geschrieben? Also John genau, den zweiten hat er auch wieder gemacht, auch Regie geführt und komplett aus seiner Feder. Und deswegen wundere ich mich auch, dass er sich auf den zweiten eingelassen hat, wenn er sagt, ja, eigentlich habe ich keine Pläne für den zweiten. Oder vielleicht sieht er das schon als einen tollen Plan, aber für mich war das so ein bisschen, wenn man das jetzt in Spielelogik spricht, ist A Quiet Place Part 2 ist ein bisschen wie DLC zum ersten. Also du spielst das erste Spiel und dann sagen die Entwickler nach einem halben Jahr nochmal, hey, wir haben hier nochmal so 30 Minuten ein paar Extras. Wenn ihr die haben wollt, die Extras, dann können wir die noch mit einbauen und gibt uns einfach noch ein bisschen Geld. Und so fühlt sich der zweite Teil an. Der macht so wenig neu, er fühlt sich nur ein bisschen wie so ein paar Bonus-Szenen fühlt er sich fast an und nicht wie ein eigenständiger Film. Mhm. Ja. Schade. Aber ihr habt ihn auch noch nicht geguckt. Mhm. Nee. Okay. Aber wir haben gestern Abend auch noch einen Film schnell geguckt. Ja, ich habe es gesehen. Sollen wir über den kurz reden? Ja, können wir gerne machen. Ja, es war The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Und auch Kirsten Dunst und wie heißt der? Jesse Plemons. Genau, großartig. Plemons. Ja, also generell auch bekanntere Schauspieler und Schauspielerinnen. Flo, willst du zuerst oder soll ich? Ich habe nicht so viel zu sagen tatsächlich, deswegen fange ich tatsächlich mal an. Okay. Also ich habe noch ganz okay gefunden. Also ich vor allem die schauspielerische Leistung von allen war phänomenal. Mhm. Und die Kamera oder zumindest die Bilder habe ich richtig, richtig gut gefunden. Und was er auch mit diesen männlichen Stereotypen macht. Das habe ich auch sehr interessant gefunden. Aber mir hat dieser Twist, den du, Dali, ja ganz gut gefunden hast, der hat mir irgendwie nicht so taugt am Schluss. Der hat mir irgendwie, okay. Also wir reden mal offen über The Power of the Dog. Ganz kurz vielleicht für alle anderen. Also es ist ein Get-Out-Film, der sehr weit oben landet in vielen besten Listen. Es ist wirklich einer der Top-Filme des letzten Jahres. Ich habe mir den auch vor, glaube ich, knapp 4 Wochen angeschaut. Generell geht es, also das Ganze spielt so, auf der Kippe zur modernen Gesellschaft. Also es gibt schon die ersten Autos, aber auf dem Land ist es halt alles noch ein bisschen weniger gängig. Und der Film spielt noch in so einer richtig ländlichen Gegend von Amerika, wo halt, einfach Cowboys sind und Viehzüchter. Und da geht es im Grunde einfach um einen Typen, der eine neue Frau kennenlernt, die mit ihrem Sohn, den sie schon aus erster Ehe hat, mit in sein Leben integriert und in seinem Leben ist aber nicht niemand, sondern noch sein Bruder. Benedict Cumberbatch ist der Bruder und das ist auch so ein sehr raubeiniger Cowboy-Typ und der ist eindeutig sehr konfrontativ und negativ gegenüber der neuen Frau, gespielt von Kirsten Dunst, und dem Sohn und geht mit denen erstmal sehr feindselig um und im Grunde geht es um diese Spannungen zwischen diesen Figuren und wie die miteinander umgehen. Dazu vielleicht kurz für alle anderen und und dann können wir jetzt, glaube ich, offen reden darüber, wie wir den fanden, auch mit Twist und so, falls ihr darüber was sagen wollt. Du hast ihn auch gesehen, Toffer? Ich habe ihn mir auch angeschaut, vor ein paar Wochen schon, weil ich ihm auch super viel gehört hatte und hey, super buzzy und Jane Campion, die Regisseurin, macht sehr selten einen Film. Ich glaube, ihr letzter Film ist fast 10 Jahre her oder so. Der einzige Film, den ich von ihr ansonsten kannte, war Das Piano, was aber echt so ein absoluter Klassiker ist, so ein richtiger klassischer Oscar-Film, Das Piano. Ich glaube, der ist 15 Jahre her oder noch mehr. Mhm. Den ich damals aber auch schon nicht so mochte, aber wie gesagt, es ist 15 Jahre her und ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich vor 15 Jahren gesehen. Also keine Ahnung mehr, wie ich zu dem Film heute stehe. Kann ich einfach nicht mehr beurteilen. und ich wollte den hier schon wegen der Gerüchte einfach sehen, dass er so toll sein soll. Und ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich glaube, wir sind da relativ ähnlich. Für mich ist es nicht der geilste Film des Jahres oder so. Also was ich aber sehr stark bei dem Film gespürt habe, ist, dass der sich wahrscheinlich echt anders anfühlt, wenn man ihn ein zweites Mal sieht. Und nicht aufgrund von dem Twist, sondern was für mich in dem Film essentiell nicht funktioniert hat beim ersten Mal und vielleicht beim zweiten Mal funktionieren würde, ist, dass der Film so mehrere Filme in einem ist. Und wir am Anfang, also ich wusste wirklich nichts vorher und am Anfang dachte ich, okay, mein Protagonist ist Jesse Plemons und seine Frau Kirsten Dunst, die neue. Und das sind meine Hauptfiguren und dann geht es darum, wie der Bruder Benedict Cumberbatch negativ oder feindselig mit denen umgeht. Aber Jesse Plemons spielt irgendwann gar keine Rolle plötzlich mehr. Der ist einfach so in der ersten Hälfte des Films präsent und dann taucht er manchmal gar nicht mehr auf. Er ist einfach aus dem Film verschwunden. Und dann hatte ich das Gefühl, ah, okay, jetzt muss ich mich auf neue Protagonisten einstellen. Und das fand ich irgendwie, ich fand es nicht so organisch, diesen Wechsel. Plötzlich habe ich gemerkt, okay, es geht viel, viel mehr in dem Film, geht es eigentlich um Benedict Cumberbatch und seine Figur und seinen Umgang mit dem Sohn von Kirsten Dunst. Und das sind die eigentlichen Figuren, die hier spannend sind. Aber das war mir halt nicht von, also das hat der Film für mich nicht smooth eingeführt, sondern da war für mich ein bisschen so ein Bruch, ein bisschen holprig fand ich diesen Übergang und habe eigentlich nicht so ganz verstanden, auch warum man das nicht von Anfang an dann hat anders inszenieren können, sodass dass das klarer herausgearbeitet ist. Also interessant, das hat mich gar nicht gestört, wobei ich auch finde, dass die Figur von Benedict Cumberbatch, ich glaube Phil heißt sie, schon von Anfang an sehr präsent auch einfach war. Deswegen war mir schon irgendwie klar, dass diese Figur uns jetzt durch den ganzen Film begleiten wird. Diese Struktur mit diesen fünf Teilen hat mich fast an ein Theaterstück erinnert, mit diesen fünf Akten sozusagen. Und war irgendwie auch neu, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich jetzt den Mehrwert von dieser Struktur nicht sehe, außer dass wir halt jedes Mal dann so einen kleinen Sprung haben. Also ich merke jetzt, okay, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen und jetzt setzen wir vielleicht ein paar Tage später wieder an oder keine Ahnung. Es gibt halt schon meistens einen zeitlichen Sprung. Also da sehe ich jetzt nicht so den Mehrwert, aber gestört, muss ich sagen, hat es mich jetzt überhaupt nicht. Im Gegenteil eigentlich. Ich habe das gemocht, dass ich die erste halbe Stunde lang, glaube ich, nicht wirklich wusste, um was es jetzt eigentlich genau geht. Also sie haben die ganze Zeit irgendwie über eine Old Lady gesprochen. Da habe ich mir zwischenzeitlich auch mal gedacht, vielleicht hat es was mit dieser Old Lady auf sich. Im Endeffekt war es dann einfach nur die Mutter. Also und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt kapiert habe, um was es geht in dem Film. Wobei er zwischenzeitlich bei mir schon auch an der Kippe dazu stand, ein bisschen auch langweilig zu sein, weil ja auch nicht wieder so viel passiert. Und ich glaube, was mich im Endeffekt schon gekriegt hat. Also ich finde den Film jetzt auch nicht irgendwie überragend oder so, halt normal gut, würde ich bezeichnen. Aber der Twist am Schluss, der hat dem Ganzen nochmal so ein kleines Schmankerl am Schluss noch, finde ich, für mich zumindest. Absolut, also für mich war auch der Twist war auf jeden Fall dieses, okay, also der Film, da läuft wahrscheinlich viel mehr noch unter der Oberfläche, was mir auch vorher nicht aufgefallen ist. Und deswegen glaube ich, dass er vielleicht beim zweiten Mal schon anders wirkt. Aber ja, manchmal war für mich der Fokus einfach komisch. So, also Kirsten Dunst fällt in eine Depression, ist Alkoholikerin. Okay, aber so richtig erforscht wird das dann auch nicht, sondern das passiert so am Rande. Und das ist, glaube ich, für mich einfach, vielleicht gibt, also obwohl es gar nicht so viele Figuren sind, habe ich das Gefühl, es sind zu viele Figuren. Ich glaube, ich hätte das stärker gefunden, wenn es nur um Benedict Cumberbatch und diesen Sohn gegangen wäre und deren Miteinander. Und du hast schon recht, Benedict Cumberbatch ist von Anfang an sehr präsent, aber am Anfang ist er für mich halt der ganz klare Antagonist. Er ist halt einfach der Gegenspieler, das Negative im Film. Und dann will der Film aber dann doch irgendwie recht abrupt von mir, dass ich den irgendwie komplexer kennenlerne als Mensch. Und für mich hat das nicht so 100% funktioniert an manchen Stellen. Letzten Endes in der Konsequenz dann schon, aber nicht aufgrund dessen, was der Film erzählt, sondern erst im Nachgedanken, wenn ich den ganzen Film gesehen habe und mir dann denke, okay, jetzt ist das alles irgendwie ein bisschen komplexer oder tragischer oder was auch immer. Also da stimme ich dir auch zu. Für mich war diese Wendung hin zu Cumberbatchs Figur als plötzlich netter Mensch, in Anführungszeichen, zu abrupt. Also wir haben auch zuerst gedacht, er verarscht den Jungen jetzt, indem er ihn zu sich bittet und ihm zeigt, was für ein Seil er da gerade flechtet. Genau, eben. Es war nicht, genau. Ja, genau. Also es war einfach zu plötzlich. Das war, glaube ich, auch wieder so ein neuer Akt quasi. Ich glaube, Teil 4 oder was. Ich weiß nicht mehr, welche Zahl das genau war, aber plötzlich sehen wir ihn da, wie er sitzt und dann redet er ganz normal mit dem Jungen und ich denke mir, okay, er muss doch jetzt irgendwie einen bösen Hintergedanken haben. Aber nee, er ist jetzt plötzlich nett, obwohl der Junge ihn eigentlich sozusagen erwischt hat beim Nacktbaden. Genau, eben, das ist so abrupt. Genau, also das ist mir auch zu schnell gegangen, der Teil, das stimmt schon. Also ich hatte generell das Gefühl, als wenn das ein Teil von einer Filmreihe wäre. So, also als ob ich mit den Figuren, wenn ich mit allen schon mehr Zeit verbracht hätte, dann hätte das für mich funktioniert. Fast wie eine Folge in der Serie, aber mir fehlt Folge 1 und 2. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, wie der Umgang hier miteinander ist. Und vielleicht ist das dann besser etabliert, dass der eine so, ja, fast Stimmungsschwankungen hat, der Phil. Dass er halt manchmal total abweisend ist und dann doch wieder offen für die anderen. Also auch mit dem letztlichen Twist der Story. Dafür habe ich zu wenig mit den mit manchen Figuren verbracht, um das irgendwie als gut etabliert zu sehen. Denke ich so, okay, ja, es gab schon ein, zwei kurze Momente. Vielleicht ist, also ich habe auch wirklich überlegt, ob es ein Film ist, für den ich nicht schlau genug bin. Ich sag's ehrlich. Ich dachte wirklich zwischendurch so, ja, wenn ich so rekapituliere, natürlich gab es ein, zwei wirklich Augenblicke, in denen Sachen vielleicht vorbereitet wurden, aber sie wurden so minimal und so kurz vorbereitet, dass ich nicht den Payoff nicht gespürt habe, sondern am Ende dann so, ah, ja, okay, stimmt, da war mal das und das. Ja, gut, ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung gewesen, aber jetzt versuche ich es mir in Erinnerung zu rufen, um das Ganze zu verstehen. Und irgendwie wäre es für mich schöner, wenn sowas so einen eindeutigen Twist hat, wenn dann so der Groschen fällt. Aber der Groschen ist nicht gefallen, sondern es war mehr so ein, warte mal, was? Ach, warte mal, war das diese eine Szene? Ach, sollte das vielleicht das bedeuten? Okay, keine Ahnung, so, also. Ja, ich also weiß ich hatte, nicht, mir hat es Spaß gemacht eigentlich im Endeffekt nach dem Film den Twist nochmal zu rekonstruieren. Also ja. Ich glaube, uns ist dann auch eingefallen, ah ja, dieses Voice-Over ganz am Anfang vom Film, wo es darum geht, ja, ein guter Mann sorgt dafür, dass es der Mutter gut geht und so weiter. Ja, das hatte dann plötzlich alles eine Bedeutung und ja, und auch diese Szene, wo Benedict Cumberbatch im Stall so austickt und die Mutter als Alkoholikerin bezeichnet und sie schimpft. Und ja, in dem Moment weiß man natürlich nicht, wieso der Junge da jetzt ihm sein Leder oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, anbietet. Und trotzdem macht es dann im Nachhinein jetzt Sinn. Und ich weiß nicht, mir hat es schon Spaß gemacht, weil ich den ganzen Film über eigentlich den Eindruck hatte, okay, ich muss mir hier ganz viel selbst erschließen und deswegen muss ich aufmerksam sein. Und zwischenzeitlich war ich mir nicht sicher, ob es sich lohnt, die ganze Zeit aufmerksam zu sein, weil eben teilweise dann doch nicht so viel passiert ist und ich mich schon gefragt habe, okay, vielleicht bin ich wieder falsch dran, vielleicht ist es gar nicht das, was ich jetzt machen muss. Aber im Endeffekt war es dann irgendwie schon so ein kleiner Payoff, weil ich mir gedacht habe, ah ja, das kann ich mir jetzt so rekonstruieren. Ja, ich weiß nicht. Ja, also was ich auf jeden Fall auch unterstreichen muss, die Schauspieler an sich sind alle großartig und ich habe es auf Letterboxd habe ich es geschrieben, aber hier sage ich es gerne mal. Für mich ist das meine Lieblingsdarbietung von Benedict Cumberbatch in dem Film, weil ich manchmal mit ihm ein Problem habe, dass er ist generell oft der sehr schlaue Typ in seinen Filmen, also er wird getypecast als der Überlegene in allen Szenarien und deswegen ist er auch immer nicht nur einfach überlegen, sondern er ist auch immer gleich ein bisschen ruppig dazu und ein bisschen so eine soziale Kälte wird seinen Rollen oft ein bisschen aufgeschrieben. Selbst im Marvel-Universum ist er als Doctor Strange ein bisschen abweisend in der Regel und ein bisschen überheblich. Und das ist er hier natürlich auch. Aber er ist es mal nicht zurecht. Und das finde ich irgendwie schön, dass seine Figur eigentlich richtig viele Fehler hat und eben nicht über den Dingen steht, aber es gerne würde. Und das finde ich, hat er richtig gut rübergebracht, dieser ganze, ja, Pseudo-Stolz, Pseudo-Männlichkeit, eben gerade aufgrund seiner persönlichen Geschichte, dass da ganz viel fragiles Ego dahinter steckt. Und das wird sonst, finde ich, nicht so rausgearbeitet und hat hier richtig gut für mich funktioniert bei ihm. Ja, finde ich auch. Flo, hast du da sonst noch irgendwie was zu The Power of the Dog? Nein, eigentlich habe ich es eigentlich eh schon das meiste gesagt. Also wie gesagt, mir hat Cumberbatch ja auch richtig gut gefallen und ich finde, der hat auch den Golden Globe verdient. Ja, ansonsten finde ich es aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz interessant, wie der mit diesen männlichen Stereotypen spielt. So, und genau, na, ansonsten. Ja, auch Cody Smith, McPhee hat, glaube ich, auch irgendwas gewonnen. Bei den Globes. Das ist eben der Junge. Und den kennen die meisten, glaube ich, nicht. Und er ist auch echt noch recht jung. Mir ist ja jetzt in Old, wie hieß es, Old West? Nee, oh Gott, wie hieß der nochmal? Es gab auch so einen anderen Western-Film tatsächlich, witzigerweise mit dem Jungen. Und da ist mir auch schon positiv aufgefallen als Hauptdarsteller, dass er halt so, der hat so was sehr Minimalistisches, dieser Junge. Der spielt sehr zurückgenommen, aber schwingt dann trotzdem viel mit. Ich glaube, genau, am bekanntesten ist er, glaube ich, aus den X-Men-Filmen. Da spielt er nämlich den Nightcrawler in den neueren X-Men-Filmen. Natürlich auch keine richtige Rolle oder so, weil er hat wenig zu tun. Slow West, so hieß der Film, den ich meinte, mit Michael Fassbender zusammen. Und da, witzigerweise hat er da eine ähnliche Konstellation mit dem Fassbender. So ein bisschen ist das auch so ein bisschen konfrontativ am Anfang und auch dieser Altersunterschied zwischen den beiden. Und letzten Endes ist es aber auch irgendwie eine sonderbar wertvolle soziale Bindung, die die beiden haben. Und ja, das ist mir immer so im Hinterkopf auch geblieben, weil es so gut vom Szenario auch gepasst hat. Also auch ein Schauspieler, wo ich gespannt bin, was der so weitermacht, weil der eben sehr unterm Radar zu schweben scheint. Cody Smith, McPhee. Ja, aber cool. Dann, also eben, das ist, glaube ich, ein Film, wo wir jetzt auch bei den Oscars, glaube ich, wird von dem die Rede sein, nehme ich an, von The Power of the Dog. Zumindest habe ich den Eindruck, dass der sehr gehypt wird. Und ansonsten habe ich auch gar nicht mehr so viel. Ein absolutes Highlight möchte ich noch nennen. Die anderen Sachen sind dann eher so, hey, good to know. Aber ein Film, den ich tatsächlich auch gestern erst gesehen habe, ja, ich habe gestern 2 Filme geguckt, und ich war völlig überrascht, wie gut ich diesen Film finde. Ich hab's nicht gedacht. Und zwar Passing von Rebecca Hall, auch auf Netflix. Und der spielt in den Ende der 20er Jahre. Und worum es geht ist, der Begriff war für mich selber übrigens auch nicht so was Klares. Auch was Schönes, wenn ich durch Filme ab und an nochmal was lerne. Das macht der Film sehr gut. Und zwar ist Passing einfach der Begriff für Leute, die aus einer bestimmten Ethnie oder aus einer bestimmten kulturellen Gruppe kommen und in eine andere Gruppe übergehen und dort auch aufgenommen werden, weil man nicht erkennt, dass sie in Anführungszeichen nicht dazugehören. Also ganz konkret, um das jetzt ein bisschen klarer zu machen, das ist vor allem in den Ende der 20er und so auch viel vorgekommen, dass es Afroamerikaner gab, schwarze Menschen, die aber rein optisch nicht so eindeutige Merkmale ihrer Ethnie hatten und deswegen sich ja unter die Weißen gemischt haben, in Anführungszeichen, und dort halt nicht als ja, Schwarze erkannt wurden und deswegen akzeptiert wurden, weil man nicht wusste, dass sie schwarz sind. Und das passiert in diesem Film eben auch. Es geht um 2 Frauen. Einmal Ruth Negger spielt, ist die Frau, die eben ja schwarz ist, aber man erkennt sie nicht als solche. Und deswegen ist sie mit einem weißen Mann verheiratet. Der weiße Mann ist hochgradig rassistisch, der auch immer wieder sich sehr negativ äußert. Wie gesagt, das ist Ende der 20er. Ich glaube, man kann sich denken, welche Worte er benutzt, wenn er von schwarzen Leuten redet. Und er hat nicht checkt, dass seine eigene Frau ist aber aus diesem ethnischen Kreis. Und sie trifft, also am Anfang des Films trifft unsere eigentliche Hauptfigur, würde ich sagen, trifft auf Ruth Negger. Und die treffen sich, und das waren 2 Freundinnen in der Kindheit. Tessa Thompson, genau, heißt sie. Das ist die eigentliche Hauptfigur. Und die liebe ich sowieso. Ich finde die ganz, ganz toll, diese Schauspielerin. Den meisten wahrscheinlich bekannt aus den Marvel-Filmen als die Walküre in den Thor-Filmen. Und diese beiden Frauen treffen aufeinander und kennen sich von früher. Und es ist sofort klar, okay, die standen sich auch mal deutlich näher, aber jetzt trennt sie halt etwas ganz Unüberwindbares. Die eine, die eigentlich ihre ganze Herkunft oder auch ihre Vergangenheit im Grunde verleugnen muss, indem sie ja mehr Möglichkeiten im Leben hat und eben sich als ja Weiße ausgibt und deswegen Ende der 20er einfach mehr Möglichkeiten hat. Und die andere ist schwarz und ist auch stolz darauf. Sie lebt in Harlem und sie hat trotzdem ein gutes Leben. Sie hat 2 Kinder, lebt in einem tollen Haus. Der Mann ist Arzt, aber eben ist auch schwarz. Also sie ist absolut in ihrer Kultur geblieben, sage ich jetzt mal, oder in ihren Umkreisen. Und der Film ist für mich super, super toll, weil er oft auch einfach nur eine tolle Stimmung hat. Auch in dem Film passiert an vielen Stellen gar nicht so viel. Und es sind oft echt nur Blicke, die Figuren austauschen. Und natürlich dieser komplexe Kontext, den ich eben auch nicht kannte. Mir war nicht klar, dass das völlig vollkommen gängig ist, weil ich kannte beide Schauspielerinnen und ich sehe Ruth Negger und plötzlich wird etabliert, dass die scheinbar als weiß gilt in dem Film. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Ich kenne die Schauspielerin. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Und dann eben, das habe ich auch jetzt gestern erst nachgelesen, dass das wirklich ganz, ganz gängig war. Und auch der Roman, auf dem der Film basiert, ist Ende der 20er geschrieben. Also es ist auch wirklich ein Zeitdokument aus, wie das dann damals war. Und also zum einen super spannend einfach diese Thematik, dass das überhaupt gab. Also mir war das einfach nicht klar, muss ich tatsächlich zugeben. Und es ist eben auch ein Regiedebüt von Rebecca Hall. Die ist eigentlich als Schauspielerin bekannt. In Christopher Nolans Prestige kennt man sie vielleicht, auch in vielen anderen Filmen. Ich glaube, dieses Jahr war sie auch in dem neuen Godzilla vs. King Kong Film. Also sie macht auch alles Mögliche. Und das ist ihr Regiedebüt. Und ich bin so gespannt, was sie noch macht. Ich finde diesen Film unglaublich toll und hat eine ganz, ganz starke Atmosphäre. Ist natürlich auch sehr stark inszeniert. Also er ist halt im 4:3 Format. Er ist schwarz-weiß. Und eben alle haben diese Klamotten der 20er an. Und deswegen hat er schon eine ganz, und der ganze Soundtrack ist immer nur so ein sehr simples Pianospiel. Und also der ganze Film wirkt natürlich sehr, sehr inszeniert und sehr, sehr deutlich, ja, künstlich klingt falsch, aber halt, also, das, also die Stimmung kommt nicht nur aufgrund des Schauspielers auf, sondern schon auch der Art der Inszenierung. Und deswegen bin ich gespannt, was sie als nächstes macht. Und ich bin halt wirklich auch begeistert von den schauspielerischen Leistungen in diesem Film gewesen, weil ganz viel gar nicht angesprochen werden muss, sondern einfach mitschwingt, wie die miteinander umgehen und wie die Leute sich anschauen in dem Film. Und ja, gestern erst gesehen und den wollte ich noch nachholen und ich dachte halt, ja, das wird so ein Honorable Mentions, das wird sicher ein ganz netter Film, gut, dass ich den vorher noch gucke und dann war ich selber geflasht, wie toll ich diesen Film fand, wie viel der auch ausdrückt und zur Sprache bringt und auch Sachen manchmal nicht klar definiert. Bis zum Ende sind manche Sachen nicht so ganz klar und ich mag das manchmal, wenn ein Film so, ja, so diffus bleibt und man sich so selber überlegen muss, was soll das jetzt hier eigentlich aussagen? Und auch all seine Figuren sind, obwohl der Film komplett schwarz-weiß ist und das Thema ja auch ganz viel um schwarz-weiß geht und das ist, glaube ich, genau das Spiel damit, dass die Figuren ganz klar im Graubereich sind und keine der Figuren nur positiv oder nur negativ zu sehen ist, sondern alle irgendwie auch im, ja, nachvollziehbar sind, warum sie so sind, wie sie sind. Aber ja, Passing ist das auf Netflix. Ah, ich glaube, im Deutschen dann Seitenwechsel, glaube ich, heißt er tatsächlich einfach. Klingt spannend. Mhm. Cool. Ja, das ist noch so ein großes Highlight von mir gewesen. Gibt es bei euch noch Sachen, wo ihr sagt, hey, also Flo ist deine Nummer 1 steht nach wie vor aus. Ich bin gespannt. Also ich muss ein paar Sachen abklappern. Ja. Ich habe noch ganz viele Sachen da. Aber also erstmal die Dokumentation, die wo ich gesehen habe. Seaspiracy habe ich gesehen. Der war ja ganz groß irgendwie Anfang des Jahres geworben worden mit der Netflix-Produktion oder Amazon Prime, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es schade, dass sie die Seaspiracy genannt haben und nicht Conspiracy. Das ist, haben sie wirklich verpasst, die Chance. Naja, was soll's. Auf alle Fälle, es geht um, es geht eigentlich darum, wie schädlich Fischen für die Natur ist. Mhm. Und der Inhalt war echt, und das finde ich bei Dokumentationen immer so, irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, wie man die bewertet. Nach dem Inhalt oder nach dem, wie der Inhalt vermittelt wird, weil ich finde der Inhalt wahnsinnig wichtig, aber die Art, wie der vermittelt wurde, das war richtig so selbstinszenatorisch. Also der Regisseur sieht da mit so einem Voice-Over, mit so, da hat er sich so richtig selbst irgendwie wichtig gemacht und dann hat man auch gesehen, wie er in Zeitlupe mit irgendwie dem Sonnengang, dem Sonnenuntergang entgegengegangen ist und ja, der hat sich ganz oft selber gefilmt und sich selber so wichtig gemacht. Das habe ich richtig schlimm gefunden. Aber das Thema an sich war wichtig. Gut. Dann Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Den habe ich ganz cool gefunden. Das ist eine Doku über sie einfach, oder? Über sie, genau. Und der war sehr nah bei ihr. Also man hat da also sehr, sehr, habe ich so immer so Aufnahmen gesehen, im Familienbereich oder Backstage und war bei Sachen dabei, die wo man eben so nicht sieht. Und also ich habe den eigentlich ganz rund gefunden, eine runde, schöne Dokumentation und ich mag die Lieder von Billie Eilish recht gern. Mhm. Von dem her, also falls jemand irgendwie interessiert ist, dann kann er die auch schauen. Und ist auf Apple, glaube ich, ist eine Apple-Doku, Apple TV, oder? Genau. Mhm. Also habe ich eigentlich ganz schön gefunden. Mit was so Stars eigentlich zu kämpfen haben, letztendlich. Mhm. Und das Highlight, das ist auf Platz 5 jetzt, also Platz 2 ist Dune, Platz 3 ist Possessor, Platz 4 ist Don't Look Up und Platz 5 ist The Mole. Undercover in North Korea. Der ist 2020 erschienen, aber 2021 in Deutschland. In der ARD oder ZDF-Mediathek tatsächlich. Ist und er da gerade noch? Ja, der ist gerade noch. Also, dann, ich habe den nämlich auch auf meine Watchlist gepackt, nachdem ich gesehen habe, wie gut du den bewertet hast. Ah, ja, ja. Und dann der war unglaublich interessant. Also das ist auch natürlich wieder, okay, wie ist er denn gemacht? Und was ist das Thema? Aber das Thema ist richtig surreal. Also es geht um einen dänischen Filmemacher, der 2008 einen Film über Nordkorea gedreht hat und der natürlich ein bisschen kritisch war und deswegen kam er nicht mehr nach Nordkorea. Wollte aber Nordkorea nochmal irgendwie infiltrieren mit einem neuen Film. Da hat sich aber dann einer gemeldet bei ihm, der wohl statt ihm machen würde. Nämlich ein so dänischer Familienvater, der wo so früh pensioniert wurde, ist eigentlich Koch. Und der ist dann mit der Hilfe von diesem dänischen Filmemacher eben 10 Jahre lang untergetaucht in der KFA, das ist so Korean Friendship Association, das gibt es in jedem Land, das ist wie so eine Art Verein, wo nach außen propagiert wird, wie toll Korea denn eigentlich ist, so kulturmäßig und künstlerisch und so weiter und so fort. Und er hat sich da eingeschlichen, ist zunächst so Mitglied worden von so dänisch-koreanischen Teil und hat sich dann hochgearbeitet und hat sich dann das Vertrauen von diesem Präsidenten geholt, das ist der Spanier, und mit dessen Hilfe ist er dann irgendwie nach Nordkorea gekommen. Und dieser Brüggers, also dieser dänische Filmemacher, hat dann nochmal einen eingeschleust, nämlich so Mr. James hat er geheißen, der hat dann die Rolle gespielt eines Milliardärs. Und man hat dann relativ schnell bemerkt, dass die Nordkoreaner eben mit Hilfe dieser Organisation, dieses KFAs, so düstere Geschäfte macht mit Milliardären. Und so spinnen sie das irgendwie weiter und irgendwie haben sie dann herausgestellt, oder sie haben das Spielchen so weit getrieben, dass Mr. James ihnen Geld geben wollte, also dieser andere Maulwurf, damit er quasi Waffen und Drogen verticken kann. Aber diese Waffen und Drogen durften nicht in Nordkorea gebaut werden, also diese Firma oder diese Fabrik, sondern die mussten die woanders bauen, und dann haben sie es irgendwie in Uganda, haben es dann eine Insel gekauft und haben dann da eine Fabrik bauen wollen, und die Botschaft von Uganda, beziehungsweise die Regierung von Uganda hat das okay gegeben, und lauter so richtig abstruse Sachen sind da passiert. Und also richtig interessant und ja, unglaublich einfach, was da passiert und wie diese ganze Geschichte irgendwie zustande gekommen ist, dass irgendwie so ein dänischer Familienvater ein Underground-Spion letztendlich war, und ein Maulwurf und die nordkoreanische Regierung da irgendwie infiltriert hat und dann auch in Kontakt war mit dem Außenministerium von Nordkorea. Lauter so Zeug, also das war unglaublich, also richtig interessant, kann ich nur empfehlen. Genau. Und jetzt nur die Nummer 1. Ganz, ganz kurze Frage, ja. Ich habe das gerade nur gelesen, stimmt das, dass er bei uns als Zweiteiler... Genau, also bei uns ist das ist eigentlich ein Film, aber auf irgendeinem Grund in Deutschland und in einem anderen Land wird er als 2x60-minütige Miniserie verkauft. Auf YouTube gibt es den, glaube ich, den ersten Teil und den zweiten Teil auf der Mediathek, zumindest habe ich so geschaut, genau. Okay. Einfach The Mole eingeben und dann ARD oder ZDF und dann könnte normalerweise. Mats Brügger ist auch eben der Regisseur des Ganzen. Genau, der hat auch schon mal irgendeinen Film über Nicolas Winding Refn gemacht. Also so Däne quasi. Und genau, das ist mein Platz 5 und Platz 1 ist Inside von Bo Burnham. Genau. Und das ist eigentlich kein richtiger Film, also für mich schon irgendwie, aber er wurde vermarktet als Comedy-Special. Und Bo Burnham hat ein Comedy-Special gemacht während dieser Quarantänezeit oder während des Lockdowns in Amerika. Komplett alleine, komplett nur in einem Raum, und diese ganze, und der Film heißt Inside, glaube ich, erstens natürlich, weil er es eben Inside gedreht hat, also in seinem Apartment oder was auch immer das ist, aber auch, denke ich, weil er sein Inside, also sein Inneres, ziemlich offenlegt und sehr deutlich offenlegt, und das hat mich irgendwie berührt. Und erstens hat er mich fasziniert, weil das unglaublich Kreative, was er da gemacht hat, mit seinen Mitteln. Und zweitens, weil es mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben berührt hat, wie es ihm da geht und wie offen er damit umgeht und wie freizügig er sie letztendlich macht durch diesen Film. Und das habe ich irgendwie ganz schön gefunden. Genau. Ich habe, als der rauskam, habe ich, also weil der Hype Train um Bo Burnham halt sehr krass ist, auch gerade auf Twitter und so, und dann dachte ich mir, okay, ich gucke mir den jetzt mal richtig an. Und habe mir erstmal in der chronologischen Reihenfolge, wie sie erschienen sind, seine Comedy-Specials angeguckt, die auf Netflix sind. Ich glaube, es sind aktuell 3 insgesamt. Und ich habe mir dieses erste angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. What oder irgendwie sowas vielleicht. Vielleicht war das auch das zweite. Und nach dem ersten dachte ich mir, ach du Scheiße, ich finde das überhaupt nicht witzig. Überhaupt nicht gut. Es war total unzusammenhängend, aber halt auch so nichtig irgendwie. Also und auch... Ich weiß nicht, für mich war es so überdreht, wie ich TikTok als überdreht wahrnehme. Also komplett eben gar keinen Bezug mehr zu was Menschlichem, sondern einfach nur noch laute Geräusche und Blödsinn machen, so ein bisschen. Und dann habe ich das zweite Special angeguckt und da war es ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig. Also dachte mir, oh Gott, also ich gucke mir dieses Inside jetzt mal an, aber wahrscheinlich ist das ja genau dasselbe wieder. Warum auch nicht? Es ist ja das dritte Special dann, was ich von dem kenne. Klar, unter diesem Corona-Lockdown irgendwie geprägt, aber wie sehr soll sich das ändern? Und es hat sich tatsächlich sehr geändert. Also ich bin nicht ganz bei dir, ich fand es nicht ganz so mega krass gut, aber einzelne Abschnitte darin fand ich natürlich sehr cool. Ich finde, er hat nicht zu allen Themen wirklich was Neues oder Tolles zu sagen. Manchmal ist es einfach nur so, ja, halt ein Joke. Und ja, den Joke habe ich aber in gewisser Form auch schon 5-mal gehört. Aber manche seiner Songs, er macht ja sehr viele Songs in dem Special, manche sind richtig, richtig gut und auch scheiße catchy. Also ich muss es ehrlich sagen, White Woman's Instagram war für mich halt wirklich, ich fand es so gut. Und auch die Art, wie er das macht, das ist halt gemessen daran, wie du sagst, dass er komplett alleine das gemacht hat in seiner Wohnung, ist es unglaublich toll auch gemacht, wirklich gut inszeniert. Und das ist natürlich auch ein Song, der hat eine Aussage, der hat eine Punchline, der ist auch wirklich witzig. Aber er ist auch nicht nur Bashing, sondern da ist auch irgendwo noch so ein sentimentaler Kern drin. Und auch ein paar andere Songs waren natürlich, blieben super stark hängen. Ich habe auch eine Freundin, nerv ich damit immer, der ist der Song Jeffrey Bezos, sehr im Kopf hängen geblieben. Und ab und zu schicke ich ihr den wieder, einfach nur, um sie wieder in diesen Ohrwurm zu stürzen. Und ja, also, und ich habe, glaube ich, locker 4 oder 5 dieser Songs habe ich auf so einer Playlist, die ich manchmal höre, und da eben ein paar dieser Songs drin, die ich wirklich gut und wirklich catchy finde. Problematic ist auch so einer, den ich sehr, sehr gut finde. Und eben die Songs teilweise sehr, sehr gut. Ich glaube eher, dass zwischendurch war, glaube ich, dann gar nicht so unbedingt meins, wenn er einfach nur rumliegt und sagt, ja, I'm horny und so. Natürlich ist das sehr ehrlich, aber es ist so, ich dachte mir, ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht ganz so die neue Message, die er da jetzt als weißer Cis-Mann mitbringt, irgendwie, dass er in seiner Wohnung ein bisschen die Wände hochgeht, weil er ja niemand Neues kennenlernen kann. So. Ja, aber ich find schon diese, er hat ja da ganz viel über sich angesprochen, jetzt nicht nur diese Horniness oder so, sondern eben auch, wie es in die letzten Jahre eigentlich gegangen ist und was diese Pandemie für einen bedeutet. Ja, er hat ja irgendwie er hat ja dann irgendwie so Panikattacken oder irgendwie so gerade, wie er auf die Bühne gegangen ist und so weiter. Und das hat er dann mit einer Therapie geschafft, dass er das dass das wickert geht. Und genau dann, wie er wieder auf die Bühne wollte, diese Angst überwinden wollte, ist eben dann dieser Lockdown gekommen. Ja. Und so weiter. Und hat mir das berührt. Keine Ahnung. Das war ja, also ich glaube ihm auch, dass es wirklich ehrlich ist. Und ja. Also ich fand das auch wirklich deutlich besser als die ersten Specials. Also ich kann da auf jeden Fall auch was mit anfangen. Wie gesagt, einige davon finde ich richtig, richtig genial. Und vielleicht ist der jetzt auch ganz anders. Also er wirkt wirklich wie ausgetauscht im Vergleich zu diesen ersten Specials, die ich gesehen habe. Sicher auch optisch, er sieht ja wirklich komplett wüst aus mit seinem Bart und so, weil er auch nicht mehr zum Friseur gekommen ist vor Lockdown. Und ich bin gespannt, ob der jetzt in dieser Richtung weiter ist, unterwegs ist, weil dann kann ich deutlich mehr mit ihm anfangen. Also diese ersten Specials waren für mich einfach nur ein junger Typ, der irgendwie weirdes Zeug sagt und provokantes, komisches Zeug und ey, krass, Leute, Millennials, ich kann total relaten. So hat es irgendwie auf mich gewirkt. Und allein, dass er in diesem Inside diesen Meta-Song hat mit seinem Turning 30, er wird 30, oh Gott, scheiße, jetzt kann er sich eigentlich erschießen, oder? Jetzt ist er ja komplett ab vom Schuss. Das eben, vielleicht ist das genau das. Vielleicht reift er jetzt eher in eine Richtung von Humor, mit der ich was anfangen kann. Und kanntest du seine alten Sachen oder kanntest du auch nur Inside erstmal? Ich habe tatsächlich von seinen Film gesehen, also Eighth Grade, den ich okay gefunden habe. Den fand ich tatsächlich großartig, muss ich sagen. Das habe ich auch im Nachhinein erst gecheckt. Und Make Happy habe ich, glaube ich, gesehen. Den habe ich aber auch sehr gut gefunden. Also ich bekomme was, glaube ich, mit dem Humor anfangen. Bin aber natürlich ein paar Jährchen jünger wie du. Ja, es war einfach irgendwie drüber für mich. Aber eben, es ist eigentlich auch ein Bo Burnham, ja, in gewisser Weise in Promising Young Woman war er ja auch. Da spielt er mit und er spielt einen Typ Mann, sage ich mal, in diesem Film. Und das ist ganz witzig, weil man natürlich, wenn man ihn sieht, sofort darauf projiziert, dass man ihn kennt. Ah, es ist Bo Burnham. Und der Film spielt auf jeden Fall ganz oft mit welche Männer er besetzt und in welchen Rollen er die Männer besetzt bei Promising Young Woman. Also ob das jetzt er ist oder auch Christopher Mintz-Plasse spielt auch mit. Das ist so einer von diesen Leuten aus diesen Seth Rogen-Kiffer-Komödien und halt eher so ein alberner, netter Typ. Und ja, das nur noch kurz an der Stelle, dass Bo Burnham da eben auch mit drin war. Aber cool, also okay, das ist deine Platz 1. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es passt natürlich auch sehr gut in ein Jahr, in dem man viel drin war und ein Jahr vorher natürlich auch schon. Und mal schauen, wie es dieses Jahr weitergeht, ob man nicht auch immer wieder sehr viel drin sein wird. Das heißt, wir haben alle unsere Nummer 1 genannt, wenn ich das richtig sehe. Ich glaub, die Frage, ob wir noch Sachen haben, die wir noch generell erwähnen wollen würden. Ich habe auch noch ein paar. Du wahrscheinlich auch, Flo. Weiß nicht, wie es bei Dalma schaut. Ja, meine Nummer 2, da will ich auf alle Fälle noch drüber reden. Ja. Und zwar Encanto. Und damit schließe ich auch meine Lobrede auf Lin-Manuel Miranda dann für heute ab. Genau. Er hat nämlich die Lieder dazu geschrieben, zu diesem Film, zu dieser Animation. Dementsprechend sind das auch die Lieder, die bei mir seit 2 Wochen in Dauerschleife laufen. Ich weiß nicht, wisst ihr, um was es, oder Topfer, weißt du, um was es geht? Soll ganz grob. Also ich weiß, dass es ein magisches Haus gibt und die Leute alle haben besondere Fähigkeiten in diesem Haus und die Hauptfigur ist die einzige, die scheinbar nichts kann, oder? Genau. Also wir befinden uns in Kolumbien und begleiten die Familie Madrigal und die Mirabel ist eben unsere Protagonistin und ist die einzige, die scheinbar erstmal keine Fähigkeit erhalten hat von einer magischen Kerze, in Anführungszeichen, die Encanto genannt wird, also das Wunder eigentlich. Und ja, also ich habe ja dieses Jahr mehrere Disney-Filme gesehen, unter anderem auch Luca und Raya and the Last Dragon. Aber Encanto ist für mich so diese wahre Essenz von Disney-Filmen, die mich halt auch wirklich über längere Zeit begleiten, die mich in eine sehr positive Stimmung versetzen, die mich berühren, wo ich weinen kann, wo ich lachen kann. Ja, ist einfach für mich fast schon der Top-Film eigentlich in diesem Jahr. Ich wünschte eigentlich fast, dass mein 10-jähriges Ich diesen Film hätte sehen können, weil der einfach so schön ist. Und ja, visuell sowieso, wir brauchen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr drüber reden, dass die neueren Animationsfilme von Disney alle einfach wunderschön sind. Aber auch hier wieder sehr bunt und mit sehr viel Lebensfreude und auch sehr in die Richtung, wie ich mir das halt vorgestellt habe. Ich habe ja so eine generelle Sympathie Richtung so Latein und Südamerika. Und genauso habe ich mir das hier so vorgestellt. Also richtig gute Laune macht der Film und wir haben keine Classic Love Story, wir haben keinen Bösewicht jetzt in diesem Fall, gegen den man kämpfen muss oder so, der besiegt werden muss. Der Bösewicht sind eigentlich die inneren Gefühle und Erwartungen der Familie. Ich denke, auch jeder kann sich mit dem Film oder zumindest mit einem der Charaktere irgendwo identifizieren. Ich mag einfach die Message und ich mag eigentlich fast alles. Ich liebe den Film und die Musik sowieso. Also die Musik ist auch perfekt, finde ich. Es ist dein Minari. Ja, genau. Ich wollte vorher schon fast ansetzen, als du von Family geredet hast. Und wollte eigentlich fast schon überleiten, aber Flo ist mir zuvor gekommen. Ich weiß nicht, Flo, willst du was zu Encanto sagen? Ich habe eine Aschi gefunden. Also schön, farbenfroh, liebevoll. Na, also ich habe eine Ankunft gefunden. Schöner Film. Und da glaube ich, ich habe Luca ein bisschen besser gefunden, sehe ich gerade. Das war auch der Einzige, der mich gereizt hat von den neuen Animationsfilmen. Luca, das klang das schön, also vor allem sehr atmosphärisch. Ja, das ist sowieso auch das Jahr der Italiener gewesen. Findest du gut, wie oft wir dieses Jahr schon vergeben haben. Es war das Jahr von Zendaya, es war aber auch das Jahr von Robert, es war auch das Jahr der Italiener vor allem. Das Jahr des Bruno eigentlich fast. In Luca haben wir einen Satz, oder der mehrmals wiederholt wird, der geht Silenzio Bruno. Und in Encanto haben wir einen Charakter namens Bruno, beziehungsweise ein ganzes Lied, das heißt We Don't Talk About Bruno. Also es gibt auch ganz viele Theorien, dass Disney irgendwie Brunos nicht mag und, keine Ahnung, diskriminiert. Das ist schon so eine Subbotschaft hier. Die Kinder schon indoktriniert gegen Brunos. Ja. aber ich finde es auch schön, dass wir haben ja dann alle wirklich oben Sachen, die ganz persönlich für uns was bedeuten, die uns persönlich wichtig sind oder uns persönlich berührt haben, wo wir merken, dass es geht bei Filmen halt nicht immer darum, dass es halt objektiv greifbar ist, warum ein Film gut ist. Man kann das sicher versuchen, bei manchen Sachen herzuleiten. Man kann das versuchen, aber letzten Endes fällt die Wahl halt auf was, wo man einfach persönlich irgendwo einen Ansatzpunkt findet. Ja. Also so klingt das bei dir auf jeden Fall auch mit Encanto. Ja, auf alle Fälle, ja. Ich habe noch ein paar Sachen, die, also eine Sache, die ich ganz kurz nur nennen kann, da habe ich einen Podcast zugemacht, The Kid Detective von Evan Morgan. Ein sehr kleiner Film, den kein Mensch mitbekommen hat und kein Mensch sehen wird die nächsten Jahre wahrscheinlich. Deswegen habe ich extra eine Folge zugemacht, damit er nicht untergeht. Ist einfach die Folge hören. Ist ein guter, kleiner Film. Ist nicht der beste des Jahres oder so, aber einer, den ich auf jeden Fall erwähnt haben wollte. Den ihr, glaube ich, auch nicht gesehen habt. Deswegen mache ich das, glaube ich, kurz an der Stelle. Und dann habe ich noch eine Sache, die, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr die auch gesehen habt. Kam natürlich in den USA schon früher raus, bei uns aber eben erst 2021. Direkt Streaming, kein Kinostart. Und zwar Palm Springs von Max Barbakoff. Mhm, ja. Habt ihr den gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Okay. Ist eigentlich ja auch eher was Leichteres, also ist auch eine Komödie und erstmal klingt er irgendwie ein bisschen abgedroschen, weil der Film spielt auch mit diesen, ja, mit dieser Zeitschleife wie Und täglich grüßt das Murmeltier, also unsere Hauptfigur, ja, wacht jeden Tag wieder am selben Ort auf und am selben Tag wirklich und es ist immer die Hochzeit, nicht seine eigene, sondern die Hochzeit von irgendwem, er ist da eingeladen und ist halt einer der Gäste. Und jeden Tag muss er wieder diese Hochzeit durchleben und dann, egal wie der Tag ausgeht, am nächsten Tag wacht er wieder dort auf und es geht wieder von vorne los. Und ja, letzten Endes zieht er aber noch eine Frau, die auch auf dieser Hochzeit ist, und zwar die Schwester der Braut, gespielt von Christine Milioti. Das ist die ist den Leuten wahrscheinlich bekannt als letzten Endes die titelgebende Mutter in How I Met Your Mother. Letzten Endes die Auserwählte von Ted Mosby. Ja. Mehr kenne ich sie auch nicht, aber sie ist hier richtig, richtig gut. Sie ist auch der Hauptgrund, warum der Film bei mir so hängen geblieben ist, weil ihre Figur sehr dreidimensional ist und nicht nur heilig und nicht nur gut, aber sie ist einfach, ich habe mir aufgeschrieben, Christine Milioti ist so dreamy in Palm Springs, weil sie ist einfach, ich finde sie einfach herrlich. Ich habe vielleicht auch ein gestörtes Verhältnis dazu. Ich finde irgendwie Frauen, die ein bisschen Schaden haben, irgendwie besonders interessant. Und deswegen finde ich sie super. Nicht, dass Andy Samberg, übrigens, das ist der männliche Hauptdarsteller, Andy Samberg aus Brooklyn Nine-Nine, nicht, dass er Normalo wäre oder so im Verhältnis. Aber diese beiden geraten dann zusammen in diese Zeitschleife. Und das gibt dem ganzen Thema auch nochmal eine neue Dynamik. Zwei Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen und das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und der Film findet eben, obwohl dieses Thema echt abgedroschen ist oder schon viele Filme sich daran jetzt versucht haben mittlerweile, findet der Film neue Ansätze, damit umzugehen. Und es ist auch einfach ein schöner Film, den man schön anschauen kann und der interessante, auch spannende Szenen hat, aber letzten Endes auch einfach ein Feel-Good-Film und der einfach Spaß macht. Deswegen Palm Springs von Max Barbakoff wollte ich hier noch auf jeden Fall erwähnt haben. Ist, glaube ich, ein Amazon Prime Exclusive mittlerweile. Die haben sich, glaube ich, einfach die Rechte dafür gesichert. Kann da aber eben jederzeit mit Prime geguckt werden. Wie sieht es bei euch noch aus? Habt ihr noch was? Ja, tatsächlich noch einen, den ich unbedingt noch loswerden mag, nämlich Pig von Michael Sanorski mit Nicolas Cage. Wunderbar, dann kann ich den bei mir direkt durchstreichen. Genau, den ich fantastisch gefunden habe. Und es geht um einen Trüffeljäger oder so. Mhm. Also um einen alten Koch, der sich irgendwie gedacht hat, okay, er ist jetzt Trüffeljäger in einer Hütte mitten im Wald mit seinem Schweinchen und sucht nach Trüffel und beliefert da so einen anderen Koch. Und dieses Schweinchen geht verloren, beziehungsweise geht nicht verloren, sondern wird geraubt. Und Nicolas Cage begibt sich dann in die Stadt und sucht nach diesem Schweinchen. Und ja, das ist einfach eine schöne Geschichte, finde ich. Mit einem fantastischen Nicolas Cage. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so meine Lieblingsrolle von ihm, nach The Wicker Man natürlich. aber ab und zu, der liefert manchmal so, also war richtig begeistert von ihm. Nee, ist so wirklich, ist auch ein Film, glaube ich, den kein Mensch sieht oder auf dem Schirm hat, außer man ist schon so ein bisschen in dieser Filmbubble-Szene drin, klar, weil, glaube ich, hat Deutschland gar keinen Kinostart, direkt Streaming. Ja, kann dir einfach nur beipflichten. Und also Nicolas Cage ist auch wirklich so jemand, der ist halt so ein Meme für Leute. Und viele Leute, glaube ich, haben seine Filme gar nicht mehr gesehen, sondern kennen nur noch das Meme Nicolas Cage. Irgendwelche lustigen Ausschnitte, wo er halt total übertrieben spielt. Mhm. Aber eben alle 5 Jahre oder so kommt er und sagt, hey, übrigens, ich bin immer noch eigentlich ein super genialer, guter Schauspieler, aber ich mache halt nur alle 5 Jahre einen guten Film und den Rest der Zeit nicht. Und irgendwie feiere ich das fast schon, dass er wirklich einen Rotz nach dem anderen rausklopft und dann kommt sowas wie Pig und du denkst dir, Oh mein Gott, er ist Oscar-würdig in diesem Film. Er ist so gut. Richtig. Und ja. Aber genau, also ich finde es auch ganz gut, vielleicht, wenn wir da nicht so viel verraten, wie der Film weitergeht, weil der Film lebt, glaube ich, auch sehr davon, von dem, was man als Zuschauer da drauf projiziert vielleicht und was man glaubt, wo der Film hingeht und was er dann wirklich ist. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein ruhigerer Film, ein stillerer Film, das kann man, glaube ich, sagen. Also man. Ich bin tatsächlich mit der Erwartung reingegangen, weil irgendwann hat er mal geschrieben, dass es John Wick nur, dass der den Hund nicht verloren hat, sondern das Schwein. Und dann deswegen bin ich mit der Erwartung reingegangen, okay, das ist. Ja, ich habe das auch so geschrieben. Also ich glaube, ich habe das auch geschrieben. Vielleicht warst du das. Ja, ich habe das auch geschrieben auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob du ihn vorher oder nach mir gesehen hast, dass er so ein bisschen die ruhige Gourmet-Version von John Wick ist, weil er, also eben, und mit Betonung auf ruhig, er ist nicht, das, also er spielt sehr mit dem, was man auf einen Film wie diesen projizieren würde und dass man denkt, man kriegt einen John Wick-Film. Mhm. Ja, ja. Da gibt es eine sehr schöne Essensszene. Aber ja, aber mir sagt man nicht zu viel. Ja. Aber war sehr cool. War sehr schön. Absolut. Also, und ja, auch ein sehr emotionaler Film. Man denkt es vielleicht nicht, man hört erstmal, ein Typ, der sein Trüffelschwein sucht. Okay, Leute, lass die Kirche im Dorf. Klingt eher ein bisschen albern sogar, klingt eher nach einer Komödie oder so. Ist es gar nicht tatsächlich, der Film ist nicht lustig, aber er ist doch überraschend bewegend. Also hat schon viel zu sagen. Ja. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Cool. Dann warst du noch was? Ich hätte vielleicht noch einen aktuellen Film. Ich glaube, der läuft vielleicht sogar noch in den Kinos. Mhm. Und zwar The King's Man. Mhm. Der Prequel zu den ersten zwei Teilen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe nur den ersten gesehen, den allerersten, The King's Man. Ja, also der dritte beziehungsweise nullte Film jetzt macht nicht viel anders. Also ich finde, die Filme haben alle so eine Art, so einen Humor, so einen trockenen, auch der bedient sich wieder diesen Humor und ich muss sagen, zuerst war ich, also gleich nach dem Film war ich so, okay, war halt wieder so ein Kingsman, aber je mehr ich drüber nachgedacht habe und desto besser habe ich ihn irgendwie in Erinnerung. Es gibt eine konkrete Szene, die ich jetzt aber hier nicht nennen will, weil, wie gesagt, der Film läuft noch aktuell in den Kinos. Die habe ich auch Flo dann gezeigt, weil ich die einfach so cool finde und so lustig irgendwie, aber auch einfach gut gemacht. Und hat coole Schauspieler, lustige Szenen, interessante Handlung aus der Hinsicht, jetzt aus meiner historischen Perspektive natürlich, weil es um den Ersten Weltkrieg geht und wir haben teilweise schon auch Geschehnisse, die auch wirklich so passiert sind und wir haben historische Persönlichkeiten als Charaktere, was schon auch irgendwie zumindest für mich einen Reiz darstellt. Also ich glaube, wenn die ersten zwei Teile gefallen haben, dann bin ich mir fast sicher, dass auch der Teil gefallen wird. Okay, ja genau, also ich war nicht so begeistert vom ersten, deswegen habe ich den zweiten schon nicht mehr gesehen und den logischerweise nicht, aber fasst es wahrscheinlich gut zusammen, wenn man die mochte dann. Macht man hier wahrscheinlich nichts Falsches. Ist auch gut besetzt, wie du gesagt hast. Der Ralph Fiennes spielt ja, glaube ich, den titelgebenden Kingsman und ist einfach ein super Schauspieler. Ja, so, ja voll. So. Mhm. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich verpasst habe. Die kann ich einfach nur nennen, weil vielleicht habt ihr die auch nicht gesehen. Zum einen The Nest von Sean Durkin. Ich weiß gar nicht, worum es in dem Film geht. Ich hatte den einfach nur auf dem Schirm, dass der irgendwie gut sein soll, mit Jude Law unter anderem. Ist bei uns dann auch einfach, glaube ich, nicht groß rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Kinostart hatte. Ich werde den irgendwann jetzt mal nachholen. Sagt euch auch nichts wahrscheinlich, oder? Nee. Genau. Und ein Film, der in die Kinos kam, den ich leider verpasst habe, gerade weil ich dieses Jahr nicht wirklich gute Horrorfilme erwischt habe, Candyman hätte ich gerne gesehen. Das Remake, Reboot von Nia Da Costa, die diesen Film gemacht hat. Und der soll irgendwie ziemlich cool sein. Ich habe keinerlei Bezug zu der Candyman-Reihe. Ich habe nie die alten Candyman-Filme gesehen. Ist halt so ein Kultfilm. Und den hätte ich, glaube ich, gerne gesehen, weil ich gehört hatte, dass der überraschend gut sein soll dafür, dass er eigentlich wieder nur so ein Remake von einem Horror-Klassiker ist. Aber hat sich leider nicht ergeben. Das sind zumindest alle Filme, die ich verpasst habe. Habt ihr noch irgendwas in der Richtung, was ihr verpasst habt? Oder? Ja, viel genug. Also der neue Pedro Almodóvar. Almodóvar. Almodóvar, ja. Genau. Film Peril Mothers, glaube ich. Dann der neue Joachim Trier-Film. Aber der zum Beispiel, Joachim Trier, den würde ich auch gerne sehen, aber die kommen bei uns erst. Joachim Trier kommt The Worst Person in the World, meinst du sicher? Und ja, der genau, kommt genau, erst genau. im März raus, tatsächlich bei uns. Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich sehr viel Positives höre zu Worst Person in the World. Dann Paul Verhoeven, Benedetta. Ja, reizt mich gar nicht, aber ja, ich kann es verstehen. Paul Verhoeven ist halt. Dann der Spielberg von West Side Story, wer noch nichts singt. Stimmt, das hat mich auch gewundert, dass der jetzt von deiner Seite nicht kam, Dalmar. Das hast du nicht. Ja, weil. Sie wird den gestern umschauen. Ah. Also sie überredet, den Power of the Dog auch zu schauen. Ja, aber ist nicht der deutsche Release erst 2022? Echt? Ist der nicht schon draußen, West Side Story? Ich dachte, der läuft schon. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Bin ich auch verwirrt. Moment. Ich dachte, dass der bei uns auch schön zur Weihnachtszeit, dass sie den bei uns dann, also dass sie den global, also in den USA kam er zur Weihnachtszeit und ich dachte, dass sie das bei uns auch gemacht hätten, weil 2021, halt, nee, du hast recht. Ja. Aber auch bei uns, oder was? Also laut IMDb. So, jetzt klackere ich auch mal kurz in die Tasten laut, sonst habe ich immer das Mikro gemutet, wenn ich das gemacht habe, aber das mache ich jetzt auch mal schnell laut. Ja, ich war während der Weihnachtszeit in Ungarn und da lief er schon. Und dann hat Flo, glaube ich, gestern gemeint, ja, aber ist der nicht erst 2022 in Deutschland zu sehen? Und dann hat er mich verunsichert und dann haben 9. Dezember tatsächlich. Ah, Mist. Anfang Dezember kam er raus bei uns. Okay, dann habe ich den auch verpasst. Und ich habe noch ein Musical verpasst, beziehungsweise was heißt verpasst, eher bewusst dann doch nicht angeschaut, und zwar Dear Evan Hansen. da haben wir, glaube ich, eh geschrieben, ich hoffe, ja. Yeah. Da kenne ich auch das Original, beziehungsweise kenne halt den Soundtrack und höre viele Lieder sehr gerne und war zuerst positiv überrascht, dass Ben Platt wieder gecastet wurde. Der hat nämlich damals auch im Original Broadway Cast die Hauptrolle gespielt. Mit Betonung auf damals, also damals, vor einer Zeit. Ja, genau. Also das Musical ist halt auch schon ein paar Jährchen alt. Und er ist halt, glaube ich, mittlerweile irgendwie schon Mitte 30 und soll einen Teenager darstellen mit Social Anxiety. Und ja, die Kritiken waren nicht gut und deswegen habe ich mir gedacht, ich tue mir lieber den Gefallen und schaue mir den Film nicht an und höre einfach weiterhin den Soundtrack und ja, gut ist. Er ist tatsächlich nicht mal so alt. Ich schaue gerade nach, er ist 28, aber eben trotzdem, er soll halt einen, 16-Jährigen spielen und ja, er sieht halt einfach nicht mehr aus wie ein 16-Jähriger. Also das ist halt einfach, das geht halt dann irgendwann nicht mehr. Eben, da haben wir eh schon drüber geredet, in dem Theaterstück oder in dem Musical auf der Bühne geht das natürlich ein bisschen besser, weil du halt weit entfernt von den Schauspielern bist. Ja, genau. Aber in dem Film hast du halt die Nahaufnahmen und also ich habe schon überlegt, ob ich den Film anschaue, weil der halt auch komplett übel sein muss, der Film. Also ganz schlimm und schlecht. Aber halt lustig schlecht. Allein schon, was sie mit ihm gemacht haben, sie haben halt versucht, ihn jünger zu machen und er sieht einfach nur super creepy aus. Oh, sie haben irgendwas mit seinem Gesicht angestellt, dass er jünger aussieht und er sieht ganz komisch aus. Also, ja. Aber der Film soll jetzt auch nicht wirklich gut sein, scheinbar. Leider. Die Lieder sind so toll, aber mein Gott. Ja. Genau, ansonsten noch ein paar Sachen, die ich nennen möchte, die jetzt auch nicht so die besten aller Zeiten waren, aber die ich ganz gut fand. Zum einen, Ich bin dein Mensch, würde ich gerne nennen, um auch mal was Deutsches zu nennen, weil eigentlich versuche ich das schon immer auch ein paar gute deutsche Filme zu nennen, weil es gibt gute deutsche Filme, sie gehen halt nur ein bisschen unter in der Masse. Ich bin dein Mensch ist, zumindest war er das noch vor ein paar Wochen, war er noch in der Mediathek bei ARD und ZDF. Von Maria Schrader, ein deutscher Film mit aber internationaler Koproduktion. Und ja, geht um eine Frau, die ja so ja, den ersten Liebesroboter in der Hinsicht testen soll, der wirklich eine Beziehung mit den Menschen führen soll. Also eben, es geht nicht rein um Sex oder so, sondern wirklich einen dreidimensionalen, emotionalen Partner. Und sie soll, sie ist von der Ethikkommission und soll testen, persönlich, bei sich zu Hause, ob das denn sinnvoll ist, dass sowas rauskommt. Einfach grundsätzlich, ist das für Menschen ratsam, dass sie eventuell dann sehr viel Zeit mit einer Maschine verbringen, die halt, also ja, ist halt kein echter Mensch. Was, wenn sie ihre sozialen Beziehungen nur noch darüber ausleben? Und eben, ist ein kleiner Film auch dementsprechend und ich fand ihn wirklich gut. Hat auch nochmal ein bisschen was Neues zu liefern zu der Thematik, weil es erinnert ja sehr an die Richtung sowas wie Spike Jonze Her, wo es halt darum geht, dass sich jemand in seine AI verliebt. Und hier ist es natürlich ein bisschen präsenter, dass es von Anfang an klar ist, okay, es geht genau darum, der soll der ideale Partner sein, dieser Mann. Gespielt wird der Roboter übrigens von Dan Stevens, das ist ja der Prinz aus dem neuen Schön und das Biest. Der spielt ihn hier und das Lustige ist, dass Dan Stevens scheinbar sehr gut Deutsch spricht, aber halt natürlich mit starkem Akzent und das passt halt da super rein, weil er spricht Deutsch und er ist nicht synchronisiert, aber man merkt ja die ganze Zeit durch diesen starken Akzent, irgendwas ist komisch, weil er halt eindeutig nicht flüssig Deutsch spricht, also doch, flüssig schon, aber halt mit einem starken Akzent. Also, guter Film, ist vielleicht noch in den Mediatheken zu sehen. Ich bin dein Mensch oder im Englischen haben sie ihn dann einfach I'm Your Man genannt. Das ist ja auf der Oscar-Shortlist, oder? Genau, glaube ich, ist tatsächlich genau der deutsche Beitrag dieses Jahr. Und ja, völlig zu Recht, fand ich wirklich gut und macht genau das gut, was deutsche Filme gut können, finde ich, eine kleine Geschichte zu erzählen. Mhm. Auf wenige Figuren fokussiert. Eben, es geht hier eigentlich wirklich nur um diese zwei, um diese Frau und diesen Mann und wie die miteinander umgehen und was daraus entsteht. Und das ja, ist einfach ein schöner, kleiner, ruhiger Film. Und natürlich muss ich ihn kurz erwähnen, aber überhaupt nicht drüber reden, weil das war gerade erst die letzte Folge. The Matrix Resurrections ist meiner Meinung nach erstaunlich gut für die Unnötigkeit, die er eigentlich mit sich bringt. Es braucht keinen vierten Matrix-Film, aber er schafft es tatsächlich aus dieser Thematik, es braucht keinen vierten Matrix-Film, irgendwie ein bisschen was Kreatives zu machen. Und deswegen wollte ich ihn schon kurz erwähnen, dass er eigentlich ganz, ganz lustig ist. Aber ihr habt ihn, glaube ich, auch beide noch nicht geguckt oder habt es auch nicht vor. Nee, muss man auch nicht unbedingt machen, finde ich auch nicht. Aber gerade im Hinblick auf Spider-Man No Way Home war er ganz witzig. Und ich habe eigentlich nur noch einen, den ich wirklich nennen möchte. Und dann bin ich tatsächlich von meiner Seite durch. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch habt. Ich wäre auch durch, glaube ich. Nur ein paar, aber nicht mehr viel. Okay. Ja, du kannst ja gerne noch ein paar machen oder dann mache ich noch mal einen zwischendurch und dann kommst du noch mal. Okay, also warte mal. Da, genau, die Zack Snyder-Filme, die heuer rausgekommen sind. Ach, schön, dass du das ansprichst, weil Tobi ja nicht in diesem Podcast vertreten ist, macht ihr das dann. Ach, okay, ja, ich dachte, diese Folge kommt jetzt aus, ohne die Opfer zu erwähnen. Nee. Also ich hoffe auch, also ich weiß ja nicht, ob die anderen das gehört haben, weil ich weiß es ja auch noch nicht. Er hat eigentlich zugesagt, dass er mir 2 Minuten aufnimmt. Ich nehme an, dass er vielleicht in den 2 Minuten das kurz erwähnt, er hat ihn, glaube ich, schon mehrmals geguckt, er fand den ganz toll. Ist ja ein Zack Snyder-Fan. Er jetzt, oder was? Der Tobi, ja. Ja, der ist großer Fan. Also gerade von den DC-Filmen, die er gemacht hat, die verteidigt er bis aufs Blut gegenüber mir immer wieder in mehreren Folgen. Es gibt mehrere Folgen, wo wir nur über diese Filme streiten, weil ich sie halt relativ dumm finde. Aber selbst ich muss zugeben, dass seine neue Justice League-Version, das ja seine eigene jetzt ist, diese 4 Stunden lange Epos, dass der auf jeden Fall besser ist als der rausgekommen ist vorher, der Whedon-Cut. Aber besser ist halt da auch relativ. Also ja. Immer noch mir einfach zu laut und zu viel. Aber wolltest du noch was dazu sagen? Ja, genau. Also Army of the Dead habe ich nicht so toll gefunden. Aber das Worldbuilding war eigentlich ziemlich schön, aber irgendwie, keine Ahnung. Also den habe ich eigentlich wieder die Hälfte vergessen. Aber Justice League habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Also ich bin schon so ein kleiner Zack Snyder-Fanboy eigentlich. ich mag auch Batman vs. Superman tatsächlich recht gern. Hab den eigentlich ganz gut gefunden. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, welcher Tobi du bist von der Tobi 1 oder 2. von dem her habe ich mich eigentlich schon auf dieses Zack Snyder's Justice League gefreut. War schon ziemlich lange. Hab den da, glaube ich, nicht auf ein Sitting durchgeschaut. Es ist ja eigentlich wie so eine Miniserie aufgebaut. Ja. Ich habe auch in 2 Sessions. Ich habe genau dann, da kommen ja auch so Title Cards, so Kapitel, und dann habe ich halt genau dann, als ein neues Kapitel kam, habe ich dann eine Pause gemacht. Richtig. Und hab den aber jetzt nicht so schlecht gefunden. Dann, was ich noch gesehen habe, war Suicide Squad. Der war ganz lustig. Besser als der erste Suicide Squad auf alle Fälle. Mhm. Und ansonsten, ja gut, so ein paar Filme, die ich nicht so toll gefunden habe, da wo ich mich aber sehr drauf gefreut habe tatsächlich, waren so 2 Filme, die wo im Trailer noch so Vollhorror wieder ausgeschaut haben, haben mich aber dann sehr enttäuscht. Einmal war das Antlers von Scott Cooper, der eigentlich schon relativ bekannt ist mit Black Mass und Crazy Heart und Hostiles. Wie hieß der nochmal mit, das war einer mit Christian Bale, der hat noch einen zweiten mit Christian Bale gemacht. Weil Hostiles habe ich letztes Jahr auch. Hostiles, genau. Und der andere. Out of the Furnace. Genau, Out of the Furnace fand ich richtig gut. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen damals. Und von dem her habe ich mich eigentlich schon gefreut auf den Film. Er geht auch um den Wendigo. Das ist so ein nordamerikanisches mythological creature. Das Design von dem Monster war sehr ansprechend, aber der Film war einfach nicht gruselig, hat zu viele Fässer aufgemacht, ohne sie irgendwie wieder zu schließen. Jesse Plemons war auch dabei, der wo er immer irgendwie diesen so ein bisschen weirden, unbeholfenen Typen spielt zurzeit. Auch hier, aber da hat man wirklich den Eindruck gehabt, er schläft gleich ein, weil der Film so langweilig ist. Und das hat man auch in seiner schauspielerischen Leistung gesehen. Der war richtig schlecht, finde ich, tatsächlich. Und dann habe ich nur Gaia gesehen. Gaia war so ein Film, der wo visuell sehr schön war. Also der hat mir sehr gut gefallen, visuell, aber storymäßig auch nicht so toll. Es ist um einen Park Ranger gegangen im südafrikanischen Dschungel, die auf so 2 Ausreißer von der Gesellschaft stößt und die aber dann wiederum so einen Waldgott anbeten. Okay. Letztendlich. Klingt eigentlich ganz spannend so, aber ist eigentlich ziemlich dumm. und ziemlich, weiß nicht, also ich habe den einfach nicht so gut gefunden, aber er schaut schön aus zumindest. Mhm. Genau, das waren nur so zwei Filme, die wohl vielleicht ganz, die wohl nur erwähnenswert wären. Aber ansonsten ja, bin ich jetzt auch durch. Also so Folk-Horror-mäßig bist du ja echt. Ja, und mal, genau. Du nennst Sachen, wo ich nicht mal ansatzweise davon gehört habe. Nicht schlecht. Die Kornmumme ist ja rausgekommen dieses ja, Jahr. Ja, stimmt. Ja, genau, hier, dein Kurzfilm, genau. Das haben wir eigentlich gar nicht am Anfang nochmal etabliert, was so die Verbindung hier auch ist. Aber ja, die so Kornmumme, das verbindet genau. Es so oder so. Ja, genau. Also ich finde ihn ja wirklich cool. Also natürlich ist man nicht objektiv, wenn man irgendwie daran beteiligt war, aber. Genau. Ja, du machst ja, hast ja selber Ambitionen und machst Kurzfilme jetzt schon einige. Du hast ja auch wirklich Auftragsarbeit auch schon gemacht. Ja. In der Hinsicht, also. Genau, aber die Kornmumme ist natürlich auf Platz, die eigentliche Platz 1. Klar, das ist bei uns allen, aber das ist natürlich aus der Konkurrenz. Out of Competition genau. Oder wie das dann heißt. Genau. Ja. Na, aber das waren alle Filme, glaube ich, so, die wo zumindest nur nennenswert wären. Mhm. Genau. Ja. Ich habe auch nur noch einen gehabt eben und den habe ich auch erst vor ein paar Tagen nachgeholt, Judas and the Black Messiah. Ah ja, genau. Den habe ich jetzt auch endlich geguckt und der geht einfach darum, um die Black Panther-Bewegung in den USA und wie das halt damals zu ja heftigen Reibereien, wenn man es noch nett formulieren will, zwischen dem Staat und der Black Panther-Bewegung geführt hat. Ja, letzten Endes geht es in dem Teil historisch gesehen um ein Mitglied der Black Panther, das dort aber nur eingestiegen ist, um die zu unterwandern. Und eben das Besondere ist natürlich, wenn ich schon sage, Mitglied bei Black Panther, auch dieser Maulwurf ist natürlich auch ein Afroamerikaner. Und dadurch hat dieser Film natürlich eine gewisse Spannung in sich, dass diese Bewegung ja eindeutig für die Rechte von Schwarzen eintritt und ein anderer Schwarzer diese Bewegung unterwandert. Das ist natürlich deswegen auch dieser passende Titel Judas and the Black Messiah, weil das halt total widersprüchlich und irgendwie absurd ist, aber halt wirklich so passiert ist. Genau, und die Besetzung ist halt super, super toll. Daniel Kaluuya spielt eben diesen bekannten Redensführer bei den Black Panther, der eben da ja unterwandert wird. Und ja, die ganze Besetzung ist wirklich toll. Jesse Plemons spielt auch hier wieder mit. Jesse Plemons ist hier ein FBI-Agent, der das Ganze betreut, diese ganze Untersuchung. Also es ist auch das Jahr des Jesse Plemons, wie wir gerade feststellen. Ja. Aber der ist auch einfach wirklich sehr präsent und macht unglaublich viel. Ja. Und ja, einfach auch nochmal ein wirklich guter Film von Chaka King. Auch nichts gesehen, was der Herr sonst so gemacht hat, aber der Film ist ein klassischer Oscar-Film insofern, weil die Performances wirklich toll sind. Also Daniel Kaluuya und auch, jetzt ist er mir gerade entfallen, was mir sehr leid tut, weil er wirklich ein toller Schauspieler ist, der diesen Maulwurf spielt, Lakeith Stanfield, den man vielleicht auch aus, also Daniel Kaluuya und er sind beide in Get Out. Und Lakeith Stanfield ist auch so ein Schauspieler, der noch nicht ganz so diesen Mainstream-Erfolg hat. Also man kennt ihn noch nicht ganz so, aber er ist auch richtig gut in allem, wo er mitspielt. Und er spielt eben den Bill O'Neill, der eben das Ganze unterwandert und versucht, diesen Reden für Fred Hampton heißt die Figur von Daniel Kaluuya. Und ja, den im Grunde sabotiert. Und das ist halt, es bricht einem irgendwo aufs Herz. Und auch, man merkt auch, dass das für diesen Menschen schwierig gewesen sein muss. Und ansonsten packe ich gar nicht mehr an, wie das Ganze historisch ausgegangen ist, weil das den Film auch irgendwie sehr spannend macht. Und auch mir war nicht klar, was am Ende wirklich passiert. Und das macht den Film schon noch mal interessanter. Also Judas and the Black Messiah ist auch so das Letzte, was ich noch herausheben würde, was es auf jeden Fall wert ist, geguckt zu werden. Aber ansonsten, dann haben wir, glaube ich, echt alles genannt. Es gibt auch nichts Schlechtes mehr, wo ihr sagt, da müsst ihr noch mal drüber schimpfen, oder? Nee. No. Ich glaube nicht. Ja, cool, dann haben wir hier, also ich sehe schon die Laufzeit. Also wir haben ja wirklich zwei volle, randvolle Folgen jetzt gemacht zu diesem Jahr. Es wird wahrscheinlich jedes Jahr immer länger. Ich fand halt einfach, dass es auch ein Jahr war, wo man viel, viel Zugang hatte zu Sachen. Also das wird auch, finde ich, mit jedem Jahr deutlicher, dass halt früher war noch eine noch längere Spanne, bis man manche, gerade so Indie-Filme hat man oft einfach bei uns irgendwie erst ein Jahr später irgendwo sehen können oder so. Mhm. Und das wird auch immer flotter. Also es gibt immer noch ein, zwei Sachen, die jetzt bei uns nicht rausgekommen sind, die wieder ins nächste Jahr fallen. Eben, du hast schon ein paar genannt, Flo, mit The Worst Person in the World und solche Sachen. Mhm. Aber so ist es eh immer, aber ich bin eh schon froh, dass es so viel mittlerweile gibt, was relativ zeitnah auch bei uns dann zu sehen ist. Aber ja, also von meiner Seite war es das auch. Ich habe auch nichts mehr zu nennen. Und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Ich fand es sehr, sehr bereichernd, vor allem, weil ihr wirklich Sachen vorbringt, die ich gar nicht auf dem Schirm habe oder die auch gar nicht mein Interesse treffen, wo ich aber es immer sehr gut finde, dass die auch repräsentiert werden, weil es geht jetzt hier auch nicht nur um meine Meinung. Also deswegen vielen, vielen Dank für die ganzen interessanten Sachen, die jetzt meine Watchlist auch nochmal länger gemacht haben. Toll. Das ist jetzt wirklich langsam absurd. Wir könnten heute aufhören, Filme zu machen und ich würde immer noch 2 Jahre lang hätte ich genug Filme zu schauen. Ja. Das ist doch das Schöne, dass man auf so einem unendlichen Fluss von so einer Kultur sitzt. Ja, es ist so ein Hobby, das niemals aufhört, das stimmt. Ja, genau. Ja, ja, okay, dann vielen, vielen Dank an euch und danke auch ans Zuhören, wer sich da jetzt diese Doppelfolge gegeben hat. Und ja, dementsprechend, es geht natürlich dieses Jahr auch wieder weiter. Cool, dann euch danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.